In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! So, jetzt erzähle ich dir mal die Absurdität des Lebens. Mhm. Ich habe ja jetzt seit 2 Jahren einen Arbeitgeber, bei dem ich feiertags frei habe und auch am Wochenende. Mhm. Und seitdem ich diesen Arbeitgeber habe, gucke ich so wenig Fußball wie noch nie. Weil du was anderes machst. Weil du natürlich auch noch ein bisschen sich dein Leben in den letzten 2 Jahren auch ein bisschen auf den Kopf gestellt hast. Ich sag, wie es ist. Ich gehe ganz gerne jetzt im Puff. Ja, okay. Ist eine Aussage, die ich aber absolut nachvollziehen kann. Komm doch mal nach Köln, dann gehen wir mal zusammen in Pascha. Ins Pascha, genau. Ich kenne eine schöne Pascha-Geschichte, die kann ich, glaube ich, nicht erzählen, weil ein aktueller Bundesliga-Profi dort involviert ist und da wohl ein Eskapädchen sich geleistet hat. Geschichte habe ich gehört, als ich auf der Gamescom war und von der Gamescom zurück nach Hannover gefahren bin, Ricky, mit unserem Busenfreund Dennis W. aus L. Da hatten wir 2 hochartig grenzwertige Typen hinten im Auto, die uns Geschichten aus dem Pascha ETC erzählt haben. Jetzt will ich aber auch mal nach Hannover kommen. Muss man mal hin. Nee, Pascha ist in Köln. Wir können gerne zu Games. Ist jetzt im Winter die Gamescom. Boah, da kann ich schon kaum abwarten. Ist im Winter. Ich habe noch eine Nachfrage zu den guten Angeboten von Sky. Ist das dann zum Beispiel auch so, dass man sich diese Drecksmusik nicht mehr anhören muss? Also ist das zum Beispiel für mich ein Angebot, wo ich sofort zuschlagen würde? Wenn die sagen würden, hey, sie müssen zwar jetzt 10 Euro mehr zahlen im Monat, aber dafür liest A, dieser Schwachkopf nicht mehr aus dem Internet vor, dieser behinderte, dummen Sack. Ach, dieser Fotzensau. So, und B, müssen sie sich auch die behinderten Scheißmusiken nicht mehr anhören. Und C, muss auch nicht ihr ganzer Bildschirm voll gewichst werden mit irgendeiner Drecksfick-Werbung. Und Wolf Huss, muss ich Ihnen auch nicht erzählen, dass scheiß Justice League jetzt als DVD zu verschicken ist. Wobei, nichts vorbei! Und dann will ich auch nicht diesen scheiß Mittermeier sehen, oder wie der heißt, mit seiner scheiß Harry Potter-Brille, der Fußballspieler nach dem Spiel fragt. Ist mir scheißegal. Ich meine, der nach Fußballspielen erstmal hingeht zu Nuri Sahin und sagt, hey Nuri Sahin, übrigens hier Bombenanschlag, gut verkraftet, ist jetzt ein Jahr her. Noch coole Erinnerungen daran? Ohne Scheiß, Alter. Das geht überhaupt nicht. Dieser Sender ist eine absolute Frechheit. Und ich frage mich, wie ich dazu kommen konnte. Sag ich dir so, wie es ist. Ich kann es nicht verstehen, weil dieser Sender bekommt Geld. Ich verstehe es bei so Schwachköpfsendern wie RTL 2 und RTL, dass du wirklich beim Dümmsten ganz unten ansetzen musst. Da verstehe ich es. Aber bei Sky kannst du davon ausgehen, dass eine gewisse Grundintelligenz vorhanden ist, denn es musste ja zumindest mal Internet oder zumindest ein Telefonat geführt werden, um diesen Vertrag abzuschließen. Beziehungsweise musste man selber schreiben können. Erstmal Lohn und Brot stehen, um sich diesen horrend teuren... Das kommt noch dazu. So, ja. Also das heißt, hier muss ich gar nicht so weit unten ansetzen. Aber die komplette Fußballberichterstattung von Sky ist mittlerweile auf einem Niveau angekommen. Da überlegt man sich wirklich, ob man nicht bei RTL 2 nochmal kurz reinschaut. Das ist unerträglich. Und mittlerweile plädiere ich dafür, dass man einfach nur noch, zeigt mir einfach nur noch das Scheißspiel. Ich zahle es doppelte. Ich schwör's, ich würde es doppelte bezahlen. Wenn einfach dieses dumme Gelaber von Matthäus, dem fetten, im Liegestuhl liegenden Kallmund nicht wäre, dann dieser Metzelder, der geht mir auch auf den Sack mit seiner Political Correctness die ganze Zeit. Ja, und was ist denn das eigentlich für ein Rotzlöffel, der da ganz links sitzt? Dieser blonde Rotzlöffel, du, ein klug geschissenes Affengesicht, du. Das ist, glaube ich, auch genau seine Berufsbezeichnung bei Sky, glaube ich. Unerträglich. Ja, also geht der mir auf Hundes. Wohingegen ich den Jan Henkel oder wie der heißt, der dünne, ja, schwarzer Krawallbruder. Hellmann. Ach, den, ja. Den finde ich ganz gut. Der will ja mit allen, deswegen sind die ganzen Mädels da am Start, die Fick-Trollas, mit denen rammelt der ja immer da über. Rufst du die alle? Gib mal alle. Rufst du auch Sonja Deville? Wer ist das denn schon wieder? Die alte, die ich dir vorhin geschickt habe. Oh, nee, das glaube ich nicht. Aber jetzt kenne ich ihren Namen. Ja, Pacho. Ja. Hast du NXT TakeOver geguckt? Es war wirklich gut. Ich habe nicht mal WrestleMania geguckt. Habe ich noch nicht zu Ende geguckt. Wer wird auch erstmal in diesem im Kalenderjahr, wird das auch nichts mehr. Also ich hatte die Wahl. Pass mal auf, ganz kurz. Wie weit hast du denn WrestleMania geguckt? Bis Daniel Bryan. Okay. Hast du schon das Tag-Team-Champion-Match gesehen? Weil ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge es war. Ja. So, das, was Braun Strowman und... Ja, hast du schon gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Okay, dann bin ich... Aber ich hörte von dem Kind, welches gecastet war. Ja, natürlich. Ach was. Santino Marella saß auch damals zufällig in Italien. In Mailand, ja. Glaube ich, aber, bis heute. Ja, okay. Aber du weißt ganz genau, wie meine Einstellung zum Wrestling ist. Und es gibt immer noch so fünf, sechs Leuten, denen ich noch folge. Ich habe noch Paul Heyman. Manu Thiele. Manu Thiele natürlich als für mich, das ist die wahre Lichtfigur. Institution, sagen wir. Die Lichtfigur. Ist mittlerweile der beste Kommentator bei Sky. Es ist traurig, aber es ist wahr. Es ist traurig, aber wahr. Nee, Gregor Teicher. Gregor Teicher finde ich auch gut. Ja. Den habe ich noch aus Giga-Zeiten im Herzen, das möchte auch mal bleiben. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, wenn du beim Wrestling schon hingehst und das Produkt so verlächerlichst, wie das an vielen Stellen in den letzten Jahren passiert, weil manches kriege ich halt noch mit, ob es noch durch Sachen, aber ich habe es nirgendwo mehr abonniert. Und ich mehr klar, würde ich. Aber wenn ich dann so Szenen sehe, wie jetzt, was ich cool fand, halt hier mit Wanda und gegen Stephanie und so, sowas, finde ich halt okay. Ja. Aber wenn ich dann sehe, dass jetzt schon 10-Jährige den Tag Team-Titel gewinnen. Acht, jetzt wird man nicht unverschämt. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das nicht mein Präsident. Aber ich hatte am Sonntagmorgen die Wahl zwischen Bundesliga nachholen und NXT Takeover, dem Debüt von Ricochet. Haben wir abgefeiert. Da, wenn da wir haben jetzt einen Fußball-Podcast machen würdest, würde ich sagen, guck Bundesliga, aber... Ja. Okay. So, und da habe ich mir das angeguckt und ich weiß nicht, wie lange das ging, 2,5 Stunden, habe ich durchgeguckt. Bupp, war super, wirklich. Das könnt ihr mir alle 6 Monate, könnt ihr mir eine so eine Sendung bringen. Gucke ich mir an. Hä? Da spiele ich mir lieber am Lachs. Ja, aber das kannst du auch dabei machen, wenn Sonja die Willen. Wenn ich mir halbnackte Männer angucke oder was. Ein bisschen grenzwert. Pocho, jetzt wirst du aber ein bisschen politisch hier. Unkorrekt. Da bleibe ich auch bei. Ich muss mich ja schon schämen, dass ich ein Mann bin, heutzutage. Aber. Es kommt auch um, was für ein Mann man ist. Ja. Also, man muss sich nicht grundsätzlich schämen. Also, ich finde ja rein. Vom charismatischen Impact und vom optischen Eindruck ist für mich Tom Bayer der absolute ultimative Mann. Kennt ihr Tom Bayer? Natürlich, wer kennt ihn nicht? Ich meine, das ist im Endeffekt eine Choreo. Der ultimative Mann ist Ricky. Bitte was? Der ultimative Mann ist Ricky. Also der ist Role Model. Das ist wahr. Also das stimmt, das geht mir selber so, dass ich mich als eigenes Vorbild sehe. Für mich, also um an mir zu wachsen, gucke ich mich immer selber an. Erzähl mir doch nicht, dass du nicht an dir rumspielst, wenn du in den Spiegel guckst. Doch, aber das ist einfach so, weil ich es lustig finde. Wenn der Dusche kackt. Er spielt auch an sich selber rum, während er in den Spiegel guckt. Was, der Duce? Der Duce, ja, Ricky. Ich muss aber nochmal in der Tat auf Tom Bayer... Der lässt ja keine Chance aus, um hier rechtes Gedankengut in den Podcast einfließen zu lassen. Das lasse ich nicht zu. Ich weiß nicht, wenn du dumme Sau, ey. Da positioniere ich mich politisch ganz klar links, dass das mal hier klargestellt wurde. Ich bin nicht wie der VfB Stuttgart, der sich als unpolitischer Verein darstellen möchte, weil er zu feige ist, dass irgendwie 55.000 Nazis dann nicht mehr ins Stadion kommen. Ja, ihr habt immer den Imperator höchstpersönlich als Übungsleiter. Ja, wir haben eine lange History mit Imperatoren. Also da möchte ich mal auch auf Meyer Vorfelder zu sprechen kommen, den ich jetzt hier bitte nicht als stramm rechts bezeichnen würde, aber auf keinen Fall als stramm links. Also, Strämmchen rechts. Mitte würde ich auch nicht sagen. Zu Meyer Vorfelder kann ich doch sagen, ich habe gestern mir noch ein Video über die Koks-Affäre von Christoph Daum angeguckt und die damalige Berichterstattung. Wisst ihr, dass es dieses Jahr volljährig wird, die Koks-Affäre? War 2000, war das. War das 2001? War das 2000? Nee, 2000 war das. Und dann 100 Jahre Koks-Affäre. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, was mich richtig überrascht hat, waren so einzelne Aspekte, die ich überhaupt nicht mehr so in Erinnerung hatte, wie die damals eingeführte Taskforce nach dem langweiligen Ausscheiden bei der... Doch, daran konnte ich mich noch erinnern. Da war auch Uli Hoeneß ein Vorreiter. Ich glaube, die sind aber heute Nacht... Ja, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und wenn er alles drin saß. Und ach, ich gucke so gerne solche Sachen in letzter Zeit, dann, weil wenn du da wirklich reinguckst, und dann merkst du erst, wie alt du bist. Wenn du so eine Scheiße guckst und denkst, war doch erst gestern. Oh. Nee, also so blöde bin ich nicht, dass ich 2000 als gestern ansehe, aber gut. ich wollte so noch mal kurz... Also ich spiele euch mal einfach alle gegeneinander aus. Potscher, hast du das verstanden? Er hat mich ja, er hat mich gerade blöd genannt. So blöde. Er hat mich eben in der Vorkonferenz, hat er mich fett genannt. In der Vorkonferenz. Ja, fett, der Vorkonferenz, ja. Am grünen Tisch. Als wir alle zusammensaßen und die Themen festgesteckt haben, wir die heutige Sendung. Ja, ich möchte dieses Vokabular nicht unterstützen. Er hat möglicherweise auch nur adipös gesagt, aber Pocho, Ricky hat mir... Ricky hat mir auch mal in einem geheimen Telefonat gesagt, dass er dich schon ein bisschen dick findet. Und klein. Das mit dem dick, klein, ja, was soll ich sagen? Ich bin ja mindestens 50 also damit meint er als Ricky. Dick und klein meint er deinen Penis. Ach so, ja, aber er befriedigt Frauen ja nicht. Darauf kommt es im Endeffekt an. So ist Tom Bayer auch. Aber jetzt, guck mal, jetzt. Ich muss jetzt, nein, das halt mal ja, kurz dein Schandmaul. Jetzt zieht Ricky schon wieder so eine halbe. Ich will doch nur über den scheiß Tom Bayer reden, weil der ja vorhin auch hier reingeworfen wurde als Thema. Und ich finde schon, dass man sich Gedanken machen muss. Pass mal auf. Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Als ich gerade bei Google Tom eingegeben habe, was kam da als erstes? Jerry. Tom Kaulitz natürlich. Tom Kaulitz. In deiner Suchhistorie macht das natürlich viel Sinn. Für andere Menschen nicht, aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt jeder hat Tom Bayer vor Augen, ja? Er wird ja leider oft genug jetzt in letzter Zeit eingeblendet. Das heißt, es gibt auch Menschen, die Tom Bayer persönlich kennen und ihn auch schon mal gesehen haben. Da fragt man sich doch, ob das nicht in gewisser Weise ein Hilfeschrei ist der Person. Ich meine, der sieht sich ja selber oder beziehungsweise wird ihm Bericht erstattet, wie er da so rumläuft. Da muss es doch irgendjemanden geben. Und wenn es jemand ist von Sky, der auf die Idee kommt, hey Tom, ja, ey, wir stehen echt dazu, dass die Leute sich selber irgendwie verwirklichen, aber dass der einfach mal dann wenigstens eine Mütze aufsetzt oder irgendwas oder wenigstens so tust, als ob, aber das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch so ein Versuch wie von diesem Behinderten, der immer die Leimbacher-Werbung macht mit seinem dummen Bart. Ja, das ist doch genauso was. Wenn ich diese Idioten mit ihren scheiß gekringelten Bärten sehe, da denke ich doch auch immer, okay, du willst jetzt hier irgendwie was darstellen. So ist doch Tom Bayer auch, oder? Das soll doch so ein Move sein, so, hey, ich bin extrovert. Nee, wie nennt man das denn? Ich möchte... Ich glaube, extrovertiert ist er nun wahrlich nicht. Nee, aber was ist denn das, wenn Leute diese behinderten Bärte tragen und so komische Brillen oder ein so? Exzentriker, ein Künstler, ein Genie seines Schaffens. Das Schatten. Ist es. Ja, so wie Marcel Reif das auch mal versucht. Er versucht Marcel ja auch mal Reif Ranitzky. Oder hier, weißt du, wer das auch gerne macht? Fritz von Turn und Taxis. Der versucht auch mal mit seiner Kleidung so ein Statement zu setzen. Und also ich das letzte Mal Kleidung Statement setzen habe ich bei Massengeschmack TV auf YouTube gesehen, als ich gesehen habe, dass Ingo Lenzen rote Socken trägt. Den meine ich mit seinem dummen Bart. Da frage ich Ingo Lenzen, okay. Ja, da frage ich mich auch jedes Mal, wie kommt denn sowas zustande? Wer sitzt denn wirklich vorm Spiegel und denkt sich, ja, also so ein Backenbart mit eingedrehter Welle? Wie steht ihr denn eigentlich zu diesen bunten Jeanshosen? Ganz schlimm. Was heißt ich jetzt bunt? Einfarbig rot oder so. Rötlich, so lachsrote Jeans, so eine ganz Siehste, enge. Nee, Tini, hau ich sofort jedem aufs Maul. Ja, pass mal auf. Danke. Da habe ich noch Ausbildung gemacht und mein damalig bester Kumpel hat in einem Top-Restaurant Hannovers gearbeitet. Ich möchte jetzt nicht Namen nennen. Und dort habe ich ihn ab und zu, weil ich vor ihm Feierabend hatte, habe ich ihn immer abgeholt und durfte dann auch in die Küche und stand dann damit am Pass. Und dann gab es tatsächlich den Moment, als der Küchenchef, der war nur noch Wink-August, der hat da nicht mehr mitgekocht, der hat nur noch da Menüs geschrieben und hat sich einen gewichst im Büro. Oh. Da gab es tatsächlich die Situation, im Endeffekt dass der Job, eben dieser, Matthäus macht. Dass dieser Küchenchef aus dem Büro gerannt kam mit einer lachsfarbenen Jeans, ganz knallereng, oben auf die Hose, kein Spaß, oben auf. Er hatte so ein Hemd, in einem gediegenen Blau, rannte durch die Küche und freute sich, dass Hannover 96 irgendwie das Führungstor oder irgendwie sowas geschossen hat oder weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo verpflichtet hat, den Grund wusste ich nicht, weiß ich nicht mehr. Dann drehte sich dieser Küchenchef um und sein ganzes Gesicht, ich habe erst gedacht, er hat vorher noch einen Hefezopf gebacken oder so. Nein, ich kann mir gut vorstellen, dass das eventuell ein anderes weißes Pulver war, aber völlig wild. Und ich glaube, diesem Wahnsinn werden alle Menschen, wird es zutage kommen, die so eine Hose tragen. Ja, ich kann mir wirklich vorstellen. Skinny Jeans. Das war eine Skinny Jeans. Eine Röhrenjeans. Was mich immer so verwundert, ist, dass das ja meistens Männer über 40 sind oder so die 40. Genau. Das ist das, was mich eigentlich verwundert. Wo kommt dieser Trend her, frage ich mich da. Also man hat es ja auch oft, dass irgendwelche jungen Kiddies, wie ich jetzt mal so sagen möchte, neue Trends in die Modewelt bringen. Und dass dann also irgendwie so ein verkappter Mit-40er denkt, hey cool, ich ziehe mir auch diese engen Jeans an, die nur bis zum Knöchel gehen oder so. Ja, das passiert ja. Ja, Moment. Das machen so, aber diesen Trend, den es da gibt bei Mitvierzigern mit diesen komischen bunten Hosen, der kommt ja mehr oder weniger aus nichts. Geht vielleicht einher mit diesen Daunenjacken, die jeder anhat. Die so. Diese glänzenden Daunenjacken, die aber jeder anhat, aber jeder denkt, er wäre richtig cool in dieser Jacke. Genau. Ich bin so ein richtiger Checker in der Jacke. Ganz, und weißt du, was die meistens unter dieser glänzenden Daunenjacke und dieser Karottenhose anhaben? Für ein Poloshirt von Camp David. Und spätestens da haben mich alle Menschen emotional verlassen. Und da ist dann auch der Moment, wo ich in mich kehre, mit mir selbst rede und mir immer wieder einbläue, du darfst Menschen nicht töten. Ja, Camp David geht gar nicht. Also, und was auch schlimm ist, ist alles, was groß, also was so große Applikationen hat auf Poloshirts. Das ist vor Boss, allem. Boss, ja. Also mir fällt es meistens halt bei Ralph Lauren auf, dass da ein überdimensional großer Polospieler dann zu sehen ist, mit einer 4 meistens, wo ich mir dann immer denke, super, das ist ja richtig cool. Und das fällt mir wiederum ganz oft bei unseren südländischen Brüdern auf, dass die gerne auch viel zu eng dann so ein Polohemd tragen. Ja, stimmt, hast du absolut recht. Ja. Und den Kragen hochgeklappt haben. Ja, da frage ich mich echt, ey Mann, was geht eigentlich ab bei euch? Seht ihr das? Jürgen Klinsmann wäre. Also es gibt schon Eskapaden. Umso länger man drüber redet, umso verständnisvoller ist man eigentlich Tom Bayer gegenüber, der sich wahrscheinlich denkt, ich zieh mich einfach weiterhin an wie ein Neunjähriger. Was wollt ihr eigentlich bei mir? Es hat damals geklappt, warum heute ändern? Also, ich glaube, Tom Bayer war ja in Wirklichkeit der Darsteller von, wie hieß mal, der Kleinste von Melke mittendrin. Didi Hallervorden. Ist immer die genau richtige der. Antwort. Ja, jetzt richtig. Genau der. Der war es ja. Tom Bayer erinnert mich auch so ein bisschen an den kleinen behinderten, anbehinderten Jungen, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aus Stranger Things. So kann ich mir vorstellen, sieht der mal aus, wenn der groß ist. Aber ich möchte noch mal kurz zur Frisur zu sprechen kommen. Die Frisur sieht ja durchaus schon so aus, als wenn ein Coiffeur dort seine Hände im Spiel hat. Na, also das muss ja, nee, da möchte ich intervenieren. Ja, meinst du, das macht er selbst oder seine Frau? Da, oder sein Freund? Das ist kein. Also jeder, der den Titel Friseur oder Friseurmeister oder sowas trägt, würde sowas nicht machen. Da bin ich mir sicher. Also da würde jeder sagen, Tom, oder was ja auch oft so ist, du bist beim Friseur und der fängt dann so an rumzuschnippeln, wäscht dir nochmal die Haare und dann sitzt du wie der letzte Volltrottel vor diesem Spiegel und denkst dir, Alter, mach da schnell irgendein Gel rein oder Föhne oder so. Und dass Tom Bayer da einfach nicht mehr die Kraft aufbringt, nachdem er beim Friseur war, sich da nochmal großartig Gedanken drüber zu machen und lässt das halt einfach genauso, wie das nach dem Waschen aussieht. Habt ihr euch mal überlegt, dass Tom Bayer vielleicht irgendwie ein Problem damit hat, beim Friseur zu sitzen, wenn dann die Frau anfängt zu erzählen? Das heißt, nachdem, wie du es gerade erzählt hast, wenn dann die Haare gewaschen sind, Tom Bayer ist bestimmt auch jemand, der sich rückwärts die Haare waschen lässt. Ja, es gibt doch diese Rückwärtslehnbecken. Ja, wie willst du das sonst machen? Wie machst du das sonst beim Friseur? Vorwärts. Was? Für ein Poncho steht extra so ein Aquarium da. Wo ist der Kopf? Mein Kopf da rein, Dude ist. Nee, aber dass Tom Bayer dann vielleicht so eine Phobie hat und einfach, nachdem er die Haare gewaschen hat und nach 2, 3 Scherenschnitten dann einfach aufsteht und abhaut, weil er eine Phobie vor der Schere hat oder sowas. Das aber noch absurd. Also vielleicht muss man ihm mal den Ratschlag geben, dass Tom Bayer unter Vollnarkose zum Friseur geht. Noch absurder wird es ja, dass er vor jeder Sendung, die er da bei Sky betritt, in einer Maske ist. Also auch da hat ja, sag ich mal. Da hat auch jemand versagt, ja. Ja, und auch einen Ruf zu verlieren letzten Endes. Ja, man sieht ja bei Lukas Vogelsang, wie schön man seine Haare föhnen lassen kann bei Sky. Das ist ja wirklich jedes Mal. Lilly ist gerade hier reingekommen in mein Tonaufnahmestudio. Lilly, guck dir mal bitte den Typen an. Wie findest du den rein optisch? Von 1 bis 10. Von 1 bis 10. Wobei 10 das Brillanteste ist. 10 ist. Ich glaube, er reicht 1 bis 2. Na? Was ist da jetzt von ihm? Ne? Ja, das kann sie nicht, die denkt, die verarscht, du verarschst die. Sie natürlich auch, ja. Und hat sie ja auch recht ein Stück weit. Wäre sie nicht mit mir zusammen passt? Sag mal, jetzt zerbricht es ja völlig hier. In der Sendung. Ricky und Pocho haben auch schon Stress. Der Ricky hat gesagt, der Pocho ist fett und hat einen kleinen Penis. Und Pocho freut sich. Der hat auch schon mit allen rumgemacht. Sogar mit Sergio Ramos hat Ricky schon mal Sex gehabt. Oh, da würde ich mich wirklich freuen. Das Baby möchte wieder mal trinken. Schön. Ja, na herrlich. Oh, das sind Informationen, die kriegt man fast in keinem anderen Podcast. Also ich kenne wenige Podcasts, die so sich dem Hörer öffnen wie unserer. Ja. Also das ist wirklich... Das ist ja auch irgendwo so ein bisschen Internet-Exhibitionismus. Ne? Also das ist ein Alleinstellungsmerkmal von uns, finde ich. Das sollte man auch ab und zu mal erwähnen, dass es so ist, wie es ist. Übrigens an dieser Stelle, wenn wir schon dabei sind, Leute einfach davon zu überzeugen, wie toll unser Podcast ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendjemand, der gerade zum ersten Mal eingeschaltet hat, immer noch zuhört. Aber sollte es der Fall sein, es gibt ein wahnsinnig cooles Projekt, das nennt sich patreon.com/dietercast. Da gibt es original drei Leute, es ist gerade eine unglaublich wichtige Information, die ich hier anstatt bringe. Die ist life-changing, anders kann ich es nicht sagen. Da gibt es inzwischen drei Patreonen, die hier schon uns unterstützen. Insgesamt kommen wir auf $11. Was gleichzusetzen ist mit unserem ersten Goal, rettet Auphonic. Ja, das haben wir sozusagen geschafft. Auphonic sorgt dafür, dass unser Podcast sich nicht noch schlechter anhört. Leider verlangt diese elitäre Bande dafür aber Kohle. Wir haben zwar noch was gegen die Macher in der Hinterhand, versuchen aber erstmal diesen Weg. Da hat sich ein cleverer Autor einen schmissigen Text überlegt. Das war ich. Dieses erste Ziel wurde von uns im Endeffekt ja im Eiltempo überschritten. Jetzt gilt es natürlich, weitere Ziele zu erklimmen. Wenn ihr uns da unterstützen wollt, schaut mal vorbei und wir können schon mal verraten. Es wird zum Beispiel sowas geben wie das Sonderheft, aber vielleicht gibt es eine Paywall, wa? Ja, muss man auch mal sagen. Also ohne Moos nichts los. Ist nicht meine Entscheidung. Pocho, da kannst du jetzt mal was dazu sagen. Genau. Ich mach die Sache nur fürs Geld. Ich mach die Sache, hab die Sache immer nur fürs Geld gemacht und mach die weiterhin nur fürs Geld. Ich bin da nicht so offen und so ehrlich und so fürs Volk, wie Ricky es ist, aber das hat ja auch mit seinem geografischen Hintergrund aus der Kindheit zu tun, dass absolut er auch fürs Volk ist. Alles und fürs Volk. Nein, aber muss man abwarten, mal sehen. Ja, ich finde, also das ist wirklich eine schöne Möglichkeit, um einfach so ein kurzes Hallöchen, Popöchen dazulassen. Ich finde das wirklich... War eigentlich schon Pochos Katzenohren Stretch Goal eingepflegt? Ja, das ist aber erst bei 1.000 Euro erreicht, glaube ich. Also, dass Pocho wirklich mal die Katzenohren dann abnimmt, das meinst also du jetzt, das Goal? Das Goal erreichen, dann mache ich auch einen 24-Stunden-Stream. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich fange schon mal an, eine Grafik zu entwerfen dafür. Potschuss 24 Stunden, all day, all night. Gut, es gab ja auch sowas wie Fußball. Muss man mal ganz kurz erwähnen. Christa, frage ich dich mal. Ich dich gleich was fragen. Das ist mir wirklich jetzt so in der letzten, in den letzten zwei Tagen aufgefallen, dass viele den Bayern so unterstellen, die würden sich nicht mehr über die Meisterschaft freuen. Ist das jetzt als Fan, mal jetzt ganz ohne Scheiß, ohne jegliche Überheblichkeit oder jetzt hier versuchen, einen lustigen Gag an den Start zu bringen oder so, freut man sich als Fan noch über die Meisterschaft oder denkst du dir wirklich so, ist ja eigentlich wie so, wie ist das früher, was es vor Saisonbeginn gab? Superpokal oder was? Natürlich ist die Art und Weise, wie man eine Meisterschaft gewinnt, ausschlaggebend, ob man sich über eine Meisterschaft gewinnt. Wenn man natürlich 749 Spieltage vor Feierabend schon sicher ist, dass man Meister wird, kann man sich natürlich emotional darauf einstellen. Das ist natürlich klar. Ich glaube, das versteht auch wirklich jeder. Auch wenn man sich natürlich relativ schwer in die Lage hereinversetzen kann, weil es, glaube ich, wenig andere Mannschaften gibt, die 28 Mal Meister geworden sind. Aber wenn es natürlich jetzt so ein Herzschlagfinale geworden wäre am letzten oder vorletzten Spieltag, dann mag man natürlich aus. Ich habe jetzt einen guten Bekannten, den Andreas, der ist der größte Bayern-Fan überhaupt. Der ist nach Anderlecht gefahren. Der fährt überall hin und der, mit dem bin ich auch in einer Bayern-WhatsApp-Gruppe und da geht's eskaliert. Auch wenn man am vierten Spieltag im Prinzip Meister wird, eskalieren die. Da sind die wohl natürlich noch ein bisschen emotionaler gebunden als ich. An diese Sportart oder an diesen Verein, auch als wir das Paris-Spiel bei ihm im Fernsehen geguckt haben, habe ich mich natürlich gefreut und bin auch aufgestanden, als wir dann 3-1 gewonnen haben und bei jedem Tor. Aber ich bin da nicht ausgerastet und habe die Einrichtung zunichte gemacht. Also vielleicht fehlt mir da auch so ein bisschen der emotionale Biss. Aber so in der Art und Weise, wie es jetzt gekommen ist, was haben wir denn jetzt, 29. Spieltag oder was? Ja. Da konnte man sich natürlich die letzten Wochen schon ein bisschen emotional darauf einstellen, dass wir eben möglicherweise dann doch mit Ach und Krach die Meisterschaft erneut zum sechsten Mal holen. Und was ich ganz charmant fand, als habe ich heute Morgen gelesen, es gibt Kinder, die jetzt eingeschult werden, die kennen nur den FC Bayern als Meister. Zumindest im Fußball. Im Fußball, ja, genau. Ja. nee, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Ja, man konnte natürlich sich ein bisschen emotional darauf einrichten, aber wenn wir am letzten oder vorletzten Spieltag Meister geworden wären, dann ist es mir egal, ob es die erste, fünfte oder 50. Meisterschaft ist. Wenn da so ein dramaturgischer Spannungsbogen gespannt wurde, dann ist es natürlich geil, aber jetzt da irgendwie bei Twitter Bilder zu posten vom Marienplatz, wo da irgendwie nur so ein Kehrfahrzeug langdüst und irgendwie nichts los ist, ja, ist eine andere Frage. Was ja diese Liga dann offensichtlich für ein Problem hat, jetzt brauchen wir nicht wieder die Qualität der Liga besprechen, aber was ja offensichtlich ein Problem ist, ist, dass es hinten raus einfach zumindest in den oberen Rängen sehr übersichtlich ist, wer Meister werden kann, nämlich meistens nur eine Mannschaft. Jetzt gibt's ja dann auch diese Überlegungen, wie wäre es denn, wenn es so ein Playoff-System in der Bundesliga gäbe? Ich persönlich. Für mich maximal ist unfair. Ja, natürlich, es ist in gewisser Weise unfair, aber auf der anderen Seite wäre es halt mega unterhaltsam. Also, wenn du jetzt sagen würdest, weiß ich nicht, im Winter, nee, das ist wahrscheinlich zu früh, aber bis zu einem gewissen Punkt, ja, dann sind die besten 8, die den Titel unter sich ausmachen, Hin- und Rückspiel. Ja. Würde natürlich die Spannung massiv erhöhen, weil du hättest halt immer den Effekt, egal wer dann im Finale steht, auch wenn es jedes Mal Bayern ist, dass es zumindest theoretisch am letzten Tag noch eine Überraschung geben könnte. Ja. Das würde natürlich dieses Modell sprechen. Und ja, das würde für das Modell sprechen und da wäre ich dann höchstwahrscheinlich auch dabei, wohingegen ich das schlussendlich für die Spieler relativ unfair finden würde, dass es dann irgendwie auf ein Spiel am Ende hinausläuft. Ich weiß nicht. Ich glaube, in 90 Minuten kann jeder jeden schlagen. Deswegen Hin- und Rückspiel. So, man sieht ja auch in der Champions League, okay. Oder ich gehe mal noch einen Schritt weiter, guck dir die Euroleague an. Sind wir mal ehrlich, wer interessiert sich da für die Gruppenphase und fürs 135.000-Finale, das dann danach gespielt wird? Da wird es ja eigentlich auch erst interessant, so ab Achtelfinale, eher dann schon Viertelfinale. Ich denke mal, auf lange Sicht würde sich das in der Bundesliga auch dann darauf einpendeln, dass es im Endeffekt dann immer dieselben 8 Mannschaften wären, die zum Schluss da eine Rolle mitspielen oder sagen wir mal dieselben 5 bis 6, die dann immer unter den letzten 8 sind. So wäre es dann vermutlich auch und dann, ja, da gebe ich dir schon recht für den Spieler, der zuvor hervorragende Leistung gebracht hat und sage ich jetzt mal ungeschlagen in diese Playoff-Season reinkommt und dann aufgrund von Verletzungen oder so vielleicht unglücklich und vielleicht auch sogar noch Schiedsrichter-Fehlentscheidungen ein Spiel verliert, da kann man schon sagen, ja, oder anders müsste man eigentlich rangehen, eine Meisterschaft, die über eine ganze Saison erworben wird, ist letzten Endes mehr wert, könnte man vielleicht so sagen. Aber ist ja auch so. Für die Spannung würde ich es cool finden. Pocho, jetzt bist du natürlich jemand, der im selben Boot sitzt wie ich. Wir werden wahrscheinlich so eine Meisterschaftsfeier auf kurze Sicht nicht mehr miterleben dürfen, außer wir steigen ab und können dann sowas wie der VfB letztes Jahr durchgemacht hat mitmachen und uns über den Zweitligameistertitel freuen. Aber für die Bundesligameisterschaft wird es, denke ich mal, für unsere beiden Herzclubs relativ schwer. Was wäre jetzt in deinem Ansatz, damit Bayern irgendwie mal wieder zumindest Konkurrenz bekommt? Ja, man muss es ja so sagen, es ist ja wirklich niemand da aktuell. Du kannst natürlich die letzten 6 Jahre jetzt hinnehmen und sagen, Bayern wird immer Meister und das nicht am 29. Spieltag oder am 24. Spieltag, sondern schon vor der Saison. Das als Beispiel genannt, ist es natürlich schwer, da jetzt ad hoc zu sagen, wen du da irgendwie als Konkurrenz aufbauen willst, weil die Vereine, die es dann anscheinend waren, wie Dortmund oder in der jüngsten Vergangenheit Leipzig, schaffen es ja auch irgendwie nicht, da ranzukommen. Ich glaube aber, dass das auch mit diesem Playoff-System, was du vorher angesprochen hast, eine maximal unglückliche Sache wäre, wenn man den Fußball noch mehr auseinandernimmt oder an Spektakel anpasst. Was dabei rauskommt, sieht man ja beim Videoschiedsrichter und so weiter, weil auch davon bin ich immer noch kein Fan und werde ich auch nie werden. Aber was man natürlich machen kann oder machen sollte, ist, dass man auch irgendwie wieder die Möglichkeit sieht, oder das kann man als Fan sozusagen für seinen Verein machen, weil du gerade unsere Vereine angesprochen hast, wo es nicht so aussieht, dass sie jetzt nächste Saison Meister werden können. Aber du kannst natürlich auch mit der Einstellung daran gehen, dass das dein Ziel ist, weil 17 von 18 Bundesligisten gehen ja mittlerweile nicht mehr mit der Vorstellung in die Meisterschaft am ersten Spieltag, dass sie Meister werden wollen. Sie wollen ja im Höchstfall dann Zweiter werden oder maximal schaffen als Höchstziel, sich dann direkte Champions League Qualifikation. So Quatsch, man will Meister werden. Am Anfang haben alle 0 Punkte und jedes Spiel beginnt bei 0-0. Also von daher, entweder wir gehen da alle mal ein bisschen selbstsicherer ran, inklusive unserer Vereine, oder wir können es halt vergessen. Und dann wird der Verein Meister, der es immer wird. Und die werden es ja auch verdient. Das darf man ja alles mal dahinter nicht wegtun. Die werden das ja nicht, weil sie die teuersten Spiele haben oder sonst was, sondern weil sie die meisten Tore schießen und am meisten Spiele gewinnen. Punkt. Ende. Und wenn man das natürlich so toll macht wie Arndt Zeigler und eine bedeutungsschwangere Musik darunter legt, wenn in der Kabine ganz gediegen ein bisschen Sekt getrunken wird nach einer Meisterfeier und das vergleicht mit einem Ailton, der die Fleischpeitsche schwingt unter der Dusche, wenn Werder Bremen Meister wird, ist das natürlich ein Unterschied. Da muss man dazu sagen, das hat Ailton nicht nur gemacht, weil sie Meister geworden sind, sondern das ist sein normales Ritual nach jedem Spiel. Also, richtig. So grüßt der sein Mensch ganz ja auch. Persönliches Auslaufen ist das. Ja. Übrigens, ich möchte nur, damit ich auch weiter Teil der Diskussion bleibe, möchte ich ab und zu immer nur reingrätschen. Pocho, du Hure. Warum? Will ich nur ab und zu nur mal sagen, damit ich nur im Thema drin bin, weißt du? Ich habe so wenig Bundesliga geguckt, aber das eine oder andere habe ich mitbekommen. Aber das haben wir bitte gestattet, Pocho, du Hure. Du musst das ja anders sehen. Bei uns hier im Rheinland ist das so, da wird ist Hure ja so eine Art, das ist ja auch nicht Hure, nein, wie du es jetzt ausgesprochen hast, ja Hure. Und Hure ist ja ein alter rheinländischer Ausdruck dafür, wie toll man etwas findet. Ich dachte, der spielt bei Gladbach. Und als dann die Fans in Gladbach... Du meinst, ja, Hure, der hat doch mal bei... Ach stimmt, das war woanders, ja. So, und die Fans, die haben dann in Gladbach auch gerufen, Bibiana Steinhaus, Hure! So wie andere Hurra schreien. Schreiben wir halt... den Bogen kriegst du nicht mehr gespannt. Ja, aber ja. Was du gerade... Du hast zwei Sachen vorhin ausgeführt, die ich interessant finde. Und eine, da können wir fast schon einen Bogen jetzt schlagen zu Bibiana Steinhaus. Du hast gesagt, du wirst mit dem Videoschiedsrichter nie richtig warm. Und da wollte ich... Eigentlich wollte ich direkt reingrätschen, habe ich mir gedacht, nee, das hört sich gerade gut an, was der Pocho sagt. Ich lasse ihn erstmal aussprechen. Aber jetzt muss ich ja trotzdem... Enttäuscht. Und da warst du enttäuscht am Ende vom Satz. Naja. Und jetzt muss ich... und jetzt muss ich nochmal auf diesen Videoschiedsrichter zu sprechen kommen. Pocho, was stört dich so sehr am Videoschiedsrichter? Also das ist eine allgemeine Sache bei mir. Je älter man wird, desto mehr kommt man wirklich zu dem Spruch oder zu dem Gedankengut, früher war ja alles besser. Das habe ich ja schon mal angeführt. Und ich bin der Meinung, dass so eine Sache wie die Tatsachenentscheidung und so, davon lebt Fußballdiskussion, davon lebt untereinander reden und so weiter. Und man kann bei so einer Sache wie dem Videoschiedsrichter kann man keine gerade Linie einführen. Diese gerade Linie, dass man zum Beispiel sagt, man wird nur bei krassen Fehlentscheidungen eingreifen, wird jede Woche ad acta gelegt. Jede Woche. Das jeder ist richtig. Da hast du jetzt auch am eigenen Leib erfahren müssen, als richtig. Euer, war das Unentschieden? Ja, muss ja gewesen sein, ihr habt ja 2-1 gewonnen. Als es 1-1 zurückgepfiffen wurde aufgrund einer Fußspitze oder was das war. Genau. Und sowas. Und das stört mich halt massiv, weil es gibt keine gerade Linie. Das ist aber nicht nur eine Sache, die sich beim Fußball durch den Videoschiedsrichter manifestiert. Das ist auch eine Sache, die einfach passiert in der ganzen gesellschaftlichen Grundeinrichtung. Man findet viele Sachen auf einmal toll, weil sie technisch möglich sind oder beziehungsweise irgendwie gerade hip sind oder sonst irgendwas. Oder weil sie eine Sache noch, wie du es eben genannt hast, durch die Playoffs irgendwie noch entertainender machen. Aber man macht sich über das hinten raus und so weiter keine Gedanken. Man denkt, so wie mein Vater früher mal gesagt hat, wirklich nur noch von 12 bis Mittag. Und dann kommt so eine Scheiße wie der Videoschiedsrichter dabei raus. Weil welche gerade Linie gibt es? Und jetzt reden wir über Sachen wie Bundesliga und Meisterschaft. Aber stell dir mal vor, dass wegen dem Videoschiedsrichter eine Weltmeisterschaft bald entschieden wird. Kann ich dir gleich sagen, es wäre mir völlig scheißegal. Für mich wäre es viel schlimmer, wenn Stuttgart deswegen absteigt oder von mir aus. Ach, jetzt kommt das. Na, ey, Alter, mich interessiert das einen feuchten Drecksfotzwitz, ob Deutschland Weltmeister wird. Das ist mir sowas von scheißegal. Das kannst du dir nicht vorstellen. Deutschland. Ich will das da wieder, dass es da abgeht. Fußballspektakel. Ja, also ohne Scheiß, es reicht jetzt mal. Ja, danke, Mann. Aber das Ding ist ja, was wir uns, glaube ich, alle, wir und unsere Kollegen von Vontora, der Fußballtalk und von Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, fragen. Wann wird der getriggert, der Videoassistent? Das ist ja nicht der Beweis, das ist ja der Assistent. Denn ich habe natürlich vorhin, als ich nach Hause gekommen bin, noch ganz schnell bei The Zone die Zusammenfassung der Top-Spiele geguckt. Awesome. Und natürlich auch das Naldo-Handtor gesehen. Ich meine, es war natürlich in Realitätgeschwindigkeit war es meiner Meinung nach nicht zu sehen, dass das Hand war, aber im Replay war es eindeutig Handspiel. Und warum wird denn da der Videoassistent nicht zu Rate gerufen? Es muss nur irgendeiner kommen, Herr DFL, muss nur bei Sky Sport News vors Mikrofon gesetzt werden und erklären, warum dann da nicht und warum da doch. Und da gab es ja einige Situationen diese Saison, wo man sich fragen konnte, warum. So. Ja, es ist jede Woche so, genau. Es betrifft man muss jedes, es mir jede nur Woche einen neuen Verein, ja. Ist der RAM voll oder sind die Festplatten voll? Also ich voll, glaube, das Problem... Ist er eingenickt, der Typ? Du hast es ja schon auf den Punkt gebracht. Dadurch, dass man es nie so richtig weiß, muss man eigentlich sagen, die Idee an sich ist zwar da, aber die Ausführung wirkt noch relativ willkürlich und ist noch nicht ganz ausgereift. Und dann dürftest du es eigentlich auch noch nicht als... ja, es ist ja auch jetzt in dieser Saison erst in der Erprobungsphase gewesen. Dennoch hat man sich jetzt danach ja entschlossen, ja, wir nehmen das jetzt in die Statuten mit auf. Das heißt, Es wird zum festen Bestandteil, beziehungsweise, ich glaube, die Ligen können dann nochmal selber entscheiden, ob sie es jetzt einsetzen, den Videoschiedsrichter oder nicht. Aber es gehört zumindest zu den FIFA-Regularien oder nur UEFA? FIFA wahrscheinlich dann gleich, oder? Machen sie ja bei der Weltmeisterschaft. Ja, richtig, ja. Also, dann ist es FIFA. So, und das sind aber das Ding ist, Moment, ja. damit ich den Gedanken nicht verliere. Das Ding ist ja, du siehst ja eindeutig, dass es noch nicht ausgereift ist, weil genau wie du sagst, einmal greift er ein, einmal nicht. Eigentlich heißt es nur bei krassen Fehlentscheidungen, aber dann hast du sowas wie das Naldo-Ding, da sieht man, also man sieht halt einfach, ja, er spielt den Ball mit der Hand und der geht danach ins Tor, also musst du es eigentlich zurückpfeifen. Auf der anderen Seite hast du sowas wie bei Gladbach, wo man sagen kann, okay, wenn hier die Linie irgendwie durch Zufall einen halben Grad nicht richtig stimmt, dann ist es halt doch kein Abseits. Ich glaube, technisch ist es ausgereift, es ist nur nicht zu Ende gedacht. Nein, es kann technisch gar nicht ausgereift sein, weil der Mensch immer noch der entscheidende Faktor ist. Da sitzt ja trotzdem noch jemand dran und sagt, stopp, das ist eine... Ja, ist doch so. Ich musste gerade nur lachen. Weil der Chris hatte noch einen Wortbeitrag, deswegen. Ja. Es ist ja nicht unfehlbar. Selbst derjenige, der am Bildschirm sitzt, ist ja nicht unfehlbar. Der ist ja auch nicht unbestechlich. Gehen wir doch mal von dem schlimmsten Fall aus. Ja, das muss man ja gar nicht. Vielleicht sitzt er ja auch Robert Heutzer. Oh, du, Potscher, man muss ja gar nicht vom schlimmsten Fall ausgehen. Was mich halt so stört bei der... Also es gibt viele Punkte, die mich beim Videoschiedsrichter stören. Ganz vorne steht für mich... dass die Leute, die im Stadion sitzen, völlig im Unklaren darüber sind, was da gerade passiert. Das sagt ganz auch, genau. Das sagt nicht nur jeder, das ist halt einfach so. Geredet, ja. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Das ist auch aus meiner Sicht überhaupt nicht, also wie man auf die Idee kommen kann, einen Videoschiedsrichter einzusetzen, dann einfach nur auf dem Videowürfel dieses Videoschiedsrichter-Symbol zu zeigen und dann Fakten als gegeben anzunehmen, also dass es nicht funktionieren kann, ist doch logisch. Und da frage ich mich, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man die Zuschauer mit einbinden könnte. Zum Beispiel, dass der Schiedsrichter wie im American Football ein Mikrofon abstimmen. Trägt. Die Zuschauer sollten abstimmen. Die sollten noch buzzern. Das ist ja auch schön. Das Tor oder nicht Tor, so. Ja, beim Dieter der Woche, eine Woche haben sie dafür Zeit abzustimmen, ob das Tor jetzt... Ja. Nee, aber das könnte man machen. Ich habe jetzt von deinem Knippi, ist Knippi euer... Radiosprecher. Ja, der hat gesagt, er hat den vierten Offiziellen gefragt, ob er durchsagen soll, warum das Tor zurückgenommen wurde oder warum es Elfmeter gibt. Eins von diesen beiden Videoschiedsrichterentscheidungen hat er gefragt und hat er gesagt, nein, bitte nicht. Darauf sind sie nicht so gut zu sprechen, wenn du das als Stadionsprecher machst. Also der DFB untersagt das sogar, dass man irgendwie die Zuschauer mit ins Boot holt. Das kann ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich meine, das ja, weil man wieder nur von 12 bis Mittag denkt. Nee, das kann doch nicht die Antwort sein. Das kann doch nicht. Doch. Herr Potschow, bei der Einführung kann das die Antwort sein. Aber nicht, wenn du eine komplette Saison das jetzt miterlebt hast und du hörst ja, fast von jedem Fan, das größte Problem ist, wir wissen nicht, warum wird die und die Entscheidung gefällt. Ich kann von meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Für mich das Krasseste war, als ich im Stadion war, Stuttgart gegen Freiburg und nach 10 Minuten fliegt Zünschi einfach vom Platz. Das war einfach so, Spiel wird unterbrochen. Dann ist 5 Minuten Pfeifkonzert, weil keiner weiß warum. Du weißt wirklich nicht, betrifft es jetzt deine Mannschaft, betrifft es die andere Mannschaft. Auf einmal läuft er zu Hünschi, zeigt ihm die rote Karte und es gibt 11 Meter. Und kein Mensch, wirklich, es wusste niemand warum. Niemand. Es war völlig absurd. Und wenn ich jetzt auf der anderen Seite gestanden wäre, im Freiburger Block, wäre ich natürlich völlig ausgeflippt vor Wut. Ist doch ganz normal. Also das erste Problem, was man lösen müsste, ist, dass man dem Zuschauer im Stadion irgendwie die Möglichkeit gibt, zu verstehen, was da unten gerade passiert. Das ist das Erste. Und dann ist das der nächste Punkt, den du ja aufgemacht hast. Dann, also der Chris, dann muss man klipp und klar definieren, was eine krasse Fehlentscheidung ist. Anders geht's ja gar nicht. Du kannst ja nicht sagen, ja gut, ein Abseitstor ist natürlich im Zweifel immer eine krasse Fehlentscheidung, aber es kommt halt darauf an, wie knapp ist es abseits? Kann es sein, dass die Linie eben nicht hundertprozentig gestimmt hat? Also du musst ja irgendwo mal einen Schlussstrich ziehen. Und solange das nicht gegeben ist, finde ich, kannst du das auch nicht als Kriterium mit einbeziehen. Vor allem, was mich auch immer nervt, ist, wenn dann auf einmal der Schiedsrichter vom Kellerschiedsrichter an Fernseh beordert wird. Hier, guck's dir nochmal an. Das ist ja auch schon wieder so eine Einflussnahme eigentlich auf den Schiedsrichter an sich, der zuvor entschieden hat, hier kein Elfmeter, es geht weiter, dann sagt er halt, warte mal, guck dir die Entscheidung nochmal an. Und das bringt ja den Schiedsrichter, der vorher entschieden hat, das ist kein Elfmeter, schon wieder ins Grübeln vielleicht. Oder er überlegt sich noch, dass er woanders mal vielleicht dann doch hätte Elfmeter pfeifen müssen oder sowas. Also das finde ich alles, das geht gar nicht. Also da muss es muss halt einfach eine klipp und klare Entscheidung sein. Und dann müssen natürlich auch alle damit leben, dass es sowas gibt, wie, ja, es ist halt doch ganz knapp abseits gewesen. Aber ich glaube, dass damit mehr leben könnten, als mit so einem Wirrwarr wie eben jetzt am Samstag. Bei Gladbach wird Millimeter abseits abgepfiffen und der Naldo, ja, im Endeffekt gibt es zwei Handtore in einem Spiel beim HSV. Einmal von Hand und einmal von Hand. Schön, wa? Habe ich mir beim Bums und Kretsch abgeguckt. Aber schau mal, erstmal wirklich dieses Thema, dass der Zuschauer nicht mitkriegt, was Sache ist, ist wirklich ein ganz großes Thema, wo ich überhaupt nicht so gerade im Moment, als wir diskutiert haben, darüber nachgedacht habe, weil ich in letzter Zeit im Gegensatz zu dir nicht live im Stadion war. Was ich mir dann aber in dem Moment überlege ist, warum wird das Bild, was Schiedsrichter XY da auf diesem ominösen schwarzen alten Röhrenmonitor angezeigt bekommt, denn nicht auch auf den Videowürfel übertragen? Also da gibt es zwei Äußerungen vom DFB, sage ich jetzt mal großkotzig dazu. Es kann auch sein, dass es ein anderer Verband war, aber zumindest habe ich da mal was gelesen. Und zwar zum einen geht es darum, dass zum Beispiel schlechtere Videowürfel das nicht so gut darstellen könnten, also von der Qualität her. So ein Quatsch. Ja, habe ich auch gedacht, welcher Verein soll das sein? Aber gut, lasse ich mir gefallen, wenn Kiel aufsteigt, können wir drüber reden. Ja, so, und der zweite Grund ist, dass man Angst vor Tumulten hätte. Also sprich, dass... Ja, dann hätte man die ganze Sache nicht einführen dürfen. Richtig, genau diese Reaktion wollte ich ja letzten Endes jetzt von dir hören. Ja, oder? Ja, das ist ja, wir drehen uns da im Kreis. Letzten Endes ist der Punkt, hier wurde was eingeführt, das einfach noch nicht gänzlich ausgereift ist und man macht so eine Art Learning by Doing und lässt das jetzt so laufen und dann muss man halt mit der ein oder anderen krassen Fehlentscheidung leben, beziehungsweise es gibt halt dann sowas, dass und jetzt bin ich wieder bei dem Thema, dass Naldo das Ding mit der Hand reinmacht und offensichtlich keiner die Fresse aufmacht in Köln und sagt, übrigens, es war gerade Hand, wobei man da jetzt auch schon wieder sagen muss, man hat ja, Chris, du hast ja die Zusammenfassung nur gesehen. Ja. Es hat eine ganze Weile gedauert, ich habe das Spiel live gesehen, also am Fernsehen, bis diese Zeitlupe gezeigt wurde, dass Naldo den Ball mit der Hand spielt. Man konnte es nämlich nur aus einer Kameraperspektive sehen und es wurde nicht irgendwie gleich nach dem Tor gezeigt, sondern es hat bestimmt, sagen wir mal, 3 Minuten gedauert. Vielleicht waren es auch nur 2, ist egal. Es hat auf jeden Fall länger gedauert als so eine typische Zeitlupenstaffette. So, und in der Zeit ging das Spiel schon weiter. Was machst du denn, wenn in dem Moment schon das 2-0 oder das 2-1 oder auf der anderen Seite ein Gegentor fällt? Also, allein da hast du ja schon wieder... Hatten wir sowas Ähnliches nicht in Gladbach, als der Elfmeter gepfiffen wurde? Da wurde doch, da gab's doch das Foul, das Spiel lief weiter und erst... Ja, dann wurde man zurück, dann stand genau, der Spielstand so und dann wurde es zurückgenommen. Genau, ganz genau, absolut. Haben die weitergespielt und dann gab's ja den Elfmeter für Gladbach, ne? Ja. Ja, da hast du ja schon auch so ein Riesenproblem eigentlich, also... Ja, sicherlich. Aber mal ganz ehrlich, das ist auch was... Da gab es noch nie eine Antwort drauf und die Frage, die stelle ich jetzt, also die, auf die Idee bin ich ja nicht jetzt, ich bin nicht der Erste, der auf die Idee kommt. Was passiert eigentlich, wenn in den 3 Minuten zwischen Zeitlupe, die zeigt hier Handspiel und eigentlich ein Tor, wenn da noch ein Tor fällt, sowas, da werden sich ja schon mal Leute Gedanken drüber gemacht haben, aber es gibt nie eine Antwort dazu. Also zumindest nicht von den Leuten, die dazu auch was sagen könnten, wie zum Beispiel DFB oder FIFA oder so. Da gibt es einfach... Ja, ist halt nicht so. Was soll man jetzt machen? Gab's halt noch nie oder wie? Was ist da die Antwort? Weil das ist doch wirklich, das ist doch nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass sowas passieren kann. Wenn der Hamburg das 2-0 macht, und was sagen die denn danach? Okay, jetzt steht's nur 1-0? Oder wie wird das? Das ist, aus meiner Sicht ist das so, wie es jetzt läuft, nicht hinnehmbar. Das geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Und ich hab ein bisschen die Befürchtung, dass die WM noch mehr darunter leiden wird, als es jetzt aktuell die Bundesliga tut. Weil es gibt hier und da mal Spiele, die darunter leiden in der Bundesliga, aber gerade jetzt in der Rückrunde ist schon einiges ein bisschen besser geworden. Aber du hast ja bei der Weltmeisterschaft auch nochmal die Komponente, dass da Leute miteinander arbeiten, die sonst nie miteinander arbeiten. Ja, Bundesliga, die Schiedsrichter, die kennen sich, das ist überschaubar. Man hat wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, eine Ahnung, welcher Schiedsrichter welche Linie fährt. Der eine lässt vielleicht das laufen, der andere eher nicht und so weiter und so fort. Also man kennt sich halt einfach. Und bei der Weltmeisterschaft arbeiten ja dann völlig Fremde miteinander, die sich Ja, das stimmt, ja. Also irgendwie verständigen müssen, ob das jetzt ein Foul war oder eben nicht. Und man sieht es ja schon, wenn es diese Nummer mit dem Videoschiedsrichter nicht gibt bei Weltmeisterschaften, dass man sich manchmal an den Kopf fässt, was manche Schiedsrichter pfeifen oder eben nicht pfeifen. Also da bin ich wirklich gespannt, wie das dann ausgeht. Aber wie kann dann, pass mal auf, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich weiß jetzt noch nicht mal mehr genau, welches Spiel es war, ich glaube, es war Bochum. Wie kann es denn dann sein, wenn wir über sowas diskutieren, was so Videoschiedsrichter angeht, dass nur eine Spielklasse tiefer in der zweiten Bundesliga eine Mannschaft sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit anstößt? Ja, da gibt es ja keinen Videoschiedsrichter in der zweiten Liga. Nein, natürlich gibt es keinen Videoschiedsrichter, aber da gibt es vier Leute, die Schiedsrichter sind zum Beispiel. Das wollte ich auf das Thema, wo du gerade gesagt hast. Wir haben beide Halbzeiten angestoßen. Ja. Das ist wie, als wir ein Heimturnier in Lehrte hatten, da hat unser eigener Verteidiger gegen uns die Ecke geschlagen. Weil sonst keiner da war, der konnte oder was? er hat im Prinzip aufs eigene Tor geflankt. Jetzt will ich mal wissen, wie das zustande kam. Ja, es war ein dummes Schwein. Der hat das Chris gemacht, um euch zu trollen, oder was? Nee, das nicht. Ein dummes Schwein im Sinne von, da ist nicht viel in der Rübe gewesen. Also, okay. Ja. Das erklärt. Hä? Warte den Energy Drink. Maximal G. Toll. Heute auch ist Dieter, heute habe ich mir was geleistet. Oh, den guten 69 Cent Drink. Apropos für den Dieter. Leute, ich muss mal ganz ehrlich was sagen. Wir haben ja letzte Woche, sag mal, die Rubrik Hashtag frag Dieter ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Ja, wir haben hier den ein oder anderen Jokos ausgepackt und haben uns darüber lustig gemacht, dass letzten Endes, müssen wir mal sagen, wie es ist, nichts an Fragen reinkam. Es ist auch für mich hart gewesen, aber es war ja wirklich so, dass die meisten Fragen dann doch von vor 4 Jahren waren und vielleicht gar nicht so sehr auf uns bezogen. Vielleicht, wissen wir aber nicht. Man weiß es nicht genau, aber ja, es gibt eine Tendenz von mir. So, jetzt ist aber Folgendes passiert. Jetzt wird frag Dieter, so heißt es, wird angenommen vom gemeinen Volk, muss man sagen. Es gibt Wortbeiträge, die ich jetzt hier kurz mal mit einbeziehen will. Hashtag frag Dieter. Das ist die Möglichkeit, mit uns zu interagieren. Da hat erstmal Pocho sich Luft gemacht, muss man sagen. Und zwar Schrub, um mal in Langenhagen Deutsch zu sprechen. Ja. Pocho, warum machen wir es nicht wie bei diesen Selbstbedienungskassen und lassen einfach alles aus dem Keller in Köln entscheiden? Fragezeichen. Keine Schiris mehr auf dem Platz. Es geht hier um Petersen, um die zurückgenommene gelbe Karte. Oh ja, oh ja. Ich muss gleich sagen, ich sag gleich, weil bei mir geht's relativ schnell. Das ist mir persönlich war die ganze Diskussion da um diese gelbe Karte, das ist für mich fast schon albern. Jeder weiß, was auf dem Platz abgeht. Der hat das mitbekommen, hat so getan, er hätte es nicht mitbekommen und alle haben danach einen riesen Fass aufgemacht, dass der Schiedsrichter hätte um die Ecke laufen können und was weiß ich, sehe ich nicht so. Aus meiner Sicht hat Petersen genau mitbekommen, was hier abgeht und hat sich danach dumm gestellt und meine Erfahrung. Und das fiel ihm relativ leicht, muss man sagen. Das fiel ihm leicht. Und meine Erfahrung aus dem Amateurfußball ist, dass die in der Bundesliga schon relativ viel bringen können, bis sie mal eine gelbe Karte bekommen. Ich weiß noch, als ich da gedacht habe, ich spiele hier in der Kreisliga A als Bundesligaspieler und gesagt habe, so eine Scheiße hier, und hatte ich gelb. Und ich sage, ah, leck mich doch, und dann hatte ich gelb-rot. So lief das da. Und ich glaube, in der Bundesliga muss ein bisschen mehr kommen als zwei solcher Äußerungen. Nichtsdestotrotz, Pocho, konkretisiere doch mal deinen Tweet. Wolltest du hier nur einfach, ja, ich sag mal, den Hype der aktuellen Stimmungslage mitnehmen? Oder hast du eine ehrliche Meinung? Also, er hat doch wieder eine Push-Nachricht auf sein Handy gekriegt, weil ein Follower abgesprungen ist. Und dann nimmt er ja auch noch Thorsten Legert oder wer das ist, als GIF. Als GIF ist nämlich ja nur, um die Situation zu verdeutlichen, aber dieses Not-Today-Dieter-GIF ist wirklich Gold. Also das muss man wirklich mal sagen. Aber was ich mit dem Tweet aussagen wollte, ist Folgendes. Oder beziehungsweise mit der Aussage erreichen wollte, ist Folgendes. Was nicht so ganz in 280 Zeichen gepasst hat. Du hast eine Entscheidung, die gefällt worden ist, wie auch immer diese Petersen-Sache entschieden worden ist. Und dass diese, ich meine damit eigentlich eher so die Sperre an sich, die dann zurückgenommen worden ist. Du gehst dahin und hast eine Entscheidung, die getroffen worden ist von einem Schiedsrichter. Und das vergleiche ich jetzt mit dem Kassierer, der. Dalmatiner, den Gag? Nein. Also folgendes. Schade. Folgendes. Du kommst dann auf diese Situation, dass der Schiedsrichter da völlig übergangen war. Das heißt, diese Entscheidung, die von dem Schiedsrichter gegen Petersen getroffen wurde, war einfach eine Entscheidung, die er in diesem Moment für richtig hielt. Und dass das einfach so übergangen wird, führt mich zu dem Schluss, dass man es einfach nicht mehr braucht. Dann dauert zwar so ein Spiel, so ein normales Bundesligaspiel, ungefähr 3,5 Stunden, weil es dauert ja auch immer, bis derjenige in Köln entschieden hat. Aber da kann man natürlich auch mehr Werbung zwischendurch schalten. Vielleicht sollte man das so tun. Und mit diesem Hype, wo du gerade gesagt hast, da wollte ich drauf aufspringen, ja, aber das macht ja auch am meisten Spaß. Und das in diese Frag-Dieter-Sache reinzubringen, macht ja auch am meisten Spaß, weil du so auch Leute ins Boot holen kannst, die sagen, ne, Frag-Dieter? Ja, okay, frage ich einen Dieter mal, ne? Ja, und der alles weiß. Dann auch. Und das ist auch gut so. Nur das, ich meine, das Potschow, was du gesagt hast, stimmt ja. Ja, also von mir aus, der Schiedsrichter wird jetzt hier ein Stück weit übergangen. Ja, die Entscheidung der Sperre wird rückgängig gemacht. Aber jetzt frage ich mich, hätte man dann nicht dieses Spiel nochmal ansetzen müssen? Denn der Fakt, dass Petersen aus dem Spiel genommen wurde, dass Christian Streich deswegen letzten Endes dann völlig ausgetickt ist und auch aus dem Spiel genommen wurde, ja, da kann man ja schon das Argument anbringen, ja, vielleicht hätten sie es sonst noch umbiegen können. Das Ganze hat sich ja nach dem 1:0 abgespielt, beziehungsweise hat damit korreliert, weil sich Petersen über den Elfmeter aufgeregt hat, richtig, den es zuvor gab. Also das hängt ja alles irgendwie zusammen. Und ja, eben. Und das durch diese ganze Sache, die dann auch wieder, das ist auch diese ganze Diskussion mit dem Videoschiedsrichter und was im Moment da abgeht. Es wird ein Spiel auseinander, oder es werden Regeln auseinander und außer Kraft gesetzt, die es immer gab. Wobei hier, das muss man dazu sagen, hat es nichts mit dem Videoschiedsrichter zu tun. Nein, natürlich nicht. Nein, aber es ist alles eine Richtung, weil wir jetzt alle denken, dass durch diese Sache, was jetzt passiert ist, durch die Einführung von Videoschiedsrichter. Der sitzt die ganze Zeit da und denkt sich, oh, so viel von Videoschiedsrichter und sowas. Denken wir jetzt alles, dass jetzt alles 100% richtig sein muss als Konsument des Produktes Fußball-Bundesliga. Wir denken, es muss jetzt alles exakt korrekt sein. Und wenn es nur ansatzweise unkorrekt ist, also ist alles falsch. Mit der gelben Karte da, diese Aktion, das, die gelbe Karte, um die geht's mir gar nicht, sondern dieses Aufsplitten eigentlich der, wie du gesagt hast, gefällten Entscheidung, dass man sagt, nee, also es war jetzt doch kein Platzverweis, weil Petersen hat es nicht gewusst, aber das Spiel wird weiterhin so gewertet, 2:0 für Schalke, obwohl das aus meiner Sicht die mitspielentscheidende Szene war, weil da geht halt auf einmal der wertvollste Offensivspieler einer Mannschaft vom Platz und der Hauptmotivator wird auf die Tribüne gesetzt, also schwierige Nummer DFB, aber gut, so ist es halt. So, jetzt die nächste. Frag Dieter. Hashtag Frag Dieter. Chris, halt dich fest, jetzt bist du nämlich gefragt. Endlich hat jemand das Konzept verstanden. Ihr sollt ja hier nicht uns fragen, sondern es ist eure Möglichkeit, mit euren Lieblingsspielern zu interagieren. Ja, habt ihr eine Frage an Ronaldo, dann schickt sie an Hashtag Frag Dieter. Der Marv hat uns geschrieben. Nein, Entschuldigung, hat natürlich nicht uns geschrieben, sondern Frage an Daniel Luboya. Sag mal, es gibt den großen Daniel Luboya, kennst du nicht? Hat er nicht da den Bus zusammengehauen da in New York? Das hat er auch gemacht. Das hat er auch gemacht, aber er war auch beim VfB Stuttgart ein großer Hoffnungsträger, muss man sagen. Wieso muss ich ihn in Stuttgart frage beantworten? Moment mal, das ist allerdings nicht alles. Auf Schalke hat er auch eine ganz große Zeit gehabt. Überhaupt, wenn Daniel Luboya... Das macht ja jetzt immer weniger Sinn. Jetzt pass mal auf. Jetzt erzähle ich dir mal was von Daniel Luboya. Jetzt muss ich mal bei Wikipedia hier mir seine... Also obwohl mir alle Stationen sofort geläufig sind, aber trotzdem möchte ich mich nicht vertun. Also er hat seine große Karriere beim FC Saugs begonnen. Dann Saugs aus hat er angefangen. Das ist so Show. Ich dachte gerade. Ja, ist mir schon klar, dass es so Show ist. Potto. Ja, das weiß danke ich. Danke nochmal für die Info. Dann ja, ging er zu Racing Strasbourg und dann zu Paris Saint-Germain. Und von da aus hat sich der VfB gedacht, Alter, wer bei PSG in 42 Spielen 7 Tore macht, das ist einer für uns. Also wechselte er nach Stuttgart und in 29 Partien hat dieser Topstürmer exakt 8 Mal getroffen. Oh. Ja? Das Coole ist, nach seinen ersten beiden Toren hat sich der VfB gedacht, Alter, das ist ein absoluter Jackpot, also 2005 hat er die ersten Tore gemacht, dem geben wir einfach gleich mal einen 4-Jahres-Vertrag. Und das hat sich dann folgendermaßen fortgesetzt. Er ging dann nach einem Dreivierteljahr VfB Stuttgart zum HSV als Leihspieler. Ja. Und von da aus direkt weiter zum HSV 2. Und was dann, eigentlich schon mal rein vom Gefühl her ein Aufstieg ist. Das ist schon, ja, inzwischen muss man so sagen. Und dann ging es vom HSV 2 erstmal wieder zurück nach Stuttgart. Da hat man dann gemerkt, naja, so richtig können wir mit ihm doch nichts anfangen. Dann hat Felix Magath ihn nach Wolfsburg zum Probetraining eingeladen. Und da konnte er Felix Magath so sehr überzeugen, dass Felix gesagt hat, das ist einer von uns, den verpflichten wir. Und auch da konnte er ganze 8 Spiele machen und hat ein Tor erzielt. Ich kürze das Ganze jetzt ab. Seine wirklich große Zeit hatte er bei KP Legia Warschau. Da hat er nämlich in 56 Spielen 23 Tore geschossen. Das war die große Zeit von Daniel Luboja. Jetzt zu der Frage an Daniel Luboja. Welche war bisher deine Lieblings-Dieter-Folge und könntest du dir eine Rückkehr zum VfB vorstellen? Also ich würde sagen, die Frage zur Lieblings-Dieter-Folge, die lasse ich jetzt euch mal beantworten, im Namen von Daniel Luboja, und ich kann dann was zu seiner Zukunft beim VfB sagen. Das war natürlich die wie heißt unsere Quiz-Sendung, wie hieß sie? Unsere, wie hieß denn die? Alle gegen Dieter. Alle gegen Dieter. Das war natürlich die Alle gegen Dieter-Ausgabe, weil er natürlich alle Fragen wusste und auch Antworten dementsprechend, weil er ein Gewinnertyp ist. Und zwar bevor sie gestellt wurden, hat er die Antworten schon gewusst. Also die Fragen, bevor die gestellt wurden. Ja, und natürlich kann er sich eine Zukunft beim VfB vorstellen, eine Rückkehr. Und das ist jetzt nicht suffisant gemeint. Wir wissen ja, dass Michael Reschke und auch Taifun Korkut eher auf die älteren Spieler setzen. Und da wäre Daniel Luboja durchaus eine interessante Alternative für Mario Gomez oder Daniel Ginczek. So, nochmal eine Frage an dich, Chris. Von Michael. Frage an Sabine Töpperwien. Also ich hoffe, du kriegst es jetzt hin. Frage an Sabine Töpperwien. Warum ist ausgerechnet eine Brünne so ein wichtiger Spieler für Manchester City? So, jetzt bin ich mal gespannt, Sabine Töpperwien, was du dazu sagst. Ja, gut. Ausgerechnet. De Brünne. KDB sagen wir im Fußball zu Kevin. Er ist ein wichtiger Spieler, weil er rechts für links kann. Wie heißt der nochmal, Sabine? Wie heißt der nochmal? KDB oder was? KDB. Kevin De Brünne. Ja, besser hätte ich es nicht sagen können. Jetzt kommen wir mal zu einer ernsten Frage. Und zwar vom Christian. Hashtag. Was denn? Durchfall? Tut doch mal euren Druss ab und findet ihr den nicht auch rattengeil, die beiden Fotzen? Hier denn schon wieder? Ja, die Bilder da, die Schlammfotzen, Sauhure. Ach so, die Catcherinnen. Rangeln die auch aktiv? Mit Kokosmilch übergießen und dann jeden Winkel ihres Körpers abdecken. Daniel Ginczek schon mal. Nee, da müsste Vibi erstmal ihr okay geben. Also das geht Daniel übrigens, du Daniel bist ja auch, De Bruyne sagt man doch. Du bist doch auch mal, wie heißt diese eine Seite, wo mal alles über die Transfers kommt? Wie heißt denn das nochmal? Transfers.com. Nee, Fußball doch genau das. Transfers. Und da haben die doch immer diese kleinen Bilder von den Spielern. Also wenn du die Artikel gelesen hast, siehst du unten das kleine Bildchen von dem Spieler, ja? Und da ist mir aufgefallen, bei Daniel Ginczek haben sie ein Bild von, ich weiß nicht, als er seine Karriere gerade begonnen hat. Und das ist, also wirklich, das ist eine Wucht, muss ich sagen. Daniel Ginczek, weiß nicht, wann das Bild aufgenommen wurde, aber da sieht man mal, was Geld aus einem Mann alles machen kann. Unglaublich. Mhm. So, jetzt aber zur Frage von Christian. Hashtag frag Dieter. Wer ist euer Favorit für die kommende Fußball-Weltmeisterschaft in Russland? Poccio, du bist am nächsten dran an Jogi Löw, deswegen lasse ich dir die Frage mal jetzt hier. Als Vortrag. Ja, in der Tat. Also schön, dass du da auch wirklich den Zusammenhang siehst, klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt die WM in Russland, da bin ich mir nicht so sicher, aber ich glaube wirklich, dass es da in die Richtung diesmal geht, dass wir da vielleicht ein Finale zwischen Deutschland und Brasilien sehen könnten, wenn es möglich ist. Kann er nicht kommen. Kann nicht kommen, genau. Habe ich jetzt gestern auch gelesen. Kann gar nicht kommen, hätte ich aber gerne gesehen. Ansonsten, ja, die üblichen Verdächtigen halt. Also, ja, genau. Ich muss noch mal einen Fauxpas aus der ersten Sendung rausräumen. Da habe ich gesagt, Mohamed Salah kann nicht die Weltmeisterschaft gewinnen. Kann er doch, weil er mit Ägypten mitspielt. Entschuldigung. Mohamed? Ist es dein Mohamed! Ist das dein Tipp? Ich möchte da gar keinen Tipp abgeben. Ich weiß es nicht. Schön. Da fehlt mir wirklich im Moment jetzt wirklich was zu, um zu sagen, ja, deswegen machen sie das. Also vielleicht kann ich das zwei Wochen vor der WM sagen, aber jetzt im Moment nicht. Dann sage ich es. Also für mich ist der Favorit Frankreich. Und wenn Russland diesen einen Doping-Fachmann da aus den USA noch irgendwie rauspressen kann, dann ist Russland für mich auch ein heißer Kandidat. Ansonsten bleibe ich bei Frankreich. So. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Wir haben ohne Scheiß viele Fragen gekriegt. Hashtag frag Dieter. Ich hau auch dem nächsten aufs Maul, der Belgien sagt. Den Belgien-Gag habe ich vor 4 Jahren gebracht, weil ich es relativ smart fand, aber jetzt reicht's mir auch. Hat nichts mehr mit Smartness zu tun. Ja. Hast du nicht. Ja, so Mannschaften, die mehr oder weniger bislang wirklich noch nie was erreicht haben, außer vielleicht mal so ein Viertel, ich weiß noch nicht, ob die jemals in irgendeinem Viertelfinale waren, Belgien. Waren die bei der Weltmeisterschaft, bei der Europameisterschaft überhaupt so weit? Nee, oder? Viertelfinale haben die allerhöchstens mal gegessen. Ja, aber die kann ich schon aus dem Grund einfach nicht als Pick nehmen. Zwar mit Spanien lange Zeit auch so. Du hast immer gesehen, dass Spanien eine gute Mannschaft hatte, aber man wusste einfach, dass die spätestens im Halbfinale irgendwie nicht mehr die Körner haben, um so ein Turnier zu gewinnen. Es hat wirklich lange gedauert, bis sie daran was ändern konnten. Und ja, bevor Belgien nicht einmal nur ansatzweise wirklich am Titel geschnuppert hat, ist das für mich kein Tipp. Ja, dann nehme ich die üblichen Verdächtigen, so sehe ich es. Wenn es dann anders kommt, ist auch okay. So, jetzt hier. Frag Dieter. Hashtag Frag Dieter von Okay, go Jays. Okay. Wie sieht die Flop-Elf des Jahres aus? Also wir werden jetzt nicht jede Position hier besetzen. Es ist auch unglaublich schwer, weil es natürlich ganz, ganz viele schlechte Spieler gibt, so über eine ganze Saison hinaus. Ja, aber also ich tue mich damit wirklich schwer, jetzt hier direkt 2, 3 Spieler zu nennen. Also ich glaube, beim HSV kann man von einigen enttäuscht sein, was die so gezeigt haben. Aber auch, wenn man ehrlich ist, auch die kompletten Kölner, so da sind auch viele dabei, die wahnsinnig enttäuscht haben. Da hat man sich auch mehr erhofft eigentlich, als letztes Mal. Aber Wolfsburg ist das, was dabei eigentlich rauskam. Auch alle. Stimmt, Wolfsburg. Weil eigentlich ist Wolfsburg noch krasser, weil die Jungs an sich ja alles relativ teure Spieler sind. Was heißt relativ? Das sind alles teure Spieler. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein, sind ein Haufen Eigengewächse, die nach oben geschossen sind und jetzt nach unten fallen, mehr oder weniger, sondern das sind ja alle Spieler, die geholt wurden, um in Europa anzugreifen. Das muss man ja mal dazu sagen. Also so ein Origi zum Beispiel, der hat ja original eine ganze Saison gebraucht, um mal so einen Hackentrick zu zeigen. Und jetzt feiern alle seine einzige gute Aktion, die er jemals im Wolfsburg-Trikot gezeigt hat, ab, als wäre er der nächste große, weiß ich nicht, Tripler vom Herrn oder so. Schwierig da jetzt einen rauszusuchen, oder? Ja, ist wirklich schwierig. Ich überlege auch. Torwart, was ist so der größte Torwart-Flop gewesen? Ich meine, das Radetzky-Ding gegen Bremen ja, war natürlich schon eine Nummer. Aber der Torwart an sich ist geil. Ja, das war natürlich schon Klops, aber das war jetzt eine Aktion. Den Radetzky halte ich nicht für einen ganz Blinden. Dann eher den Matuszek. Nee, wie heißt der? Der beim HSV die erste. Matula heißt Matenia. Matenia. Martina, den fand ich ziemlich scheiße. Der Bürki hat auch immer mal wieder so, also der passt nicht so richtig zu den Ambitionen von Dortmund. Das ist, glaube ich, ein guter Torhüter, aber der strahlt auf mich überhaupt nicht dieses Sicherheitsgefühl aus, das du eigentlich bei so einer Mannschaft bräuchtest. Also bei Bayern, wenn der Neuer hinten drin steht, ja, da weißt du im Endeffekt, okay, das reicht nicht, wenn ich mich durch die Abwehr irgendwie spiele, sondern dann wird es erst da so richtig ernst. Berg, ja, also und wir können uns gerne zur Saisonendausgabe mal so eine Flop-Elf vorbereitend irgendwie zusammenstellen, aber jetzt so. Aus dem Stehgreif ist schwer, ja. Floppig, ja, ist schwierig. Oh, gut, ja. Raphael auch keine starke Saison gespielt. Er hat ja kaum gespielt, aber. Jetzt nimm doch nicht gleich wieder so einen Schutz. Ja, wirklich, du Hure. Hure. Hure, ja, Entschuldigung. Nur mal so ein Apostroph. Wie heißt das? Semikolon obendrauf. Accent de cul. Kein Accent de Graf und kein Accent de cul. Den Verteidiger da von Leverkusen sind rechts hinten Havertz. Nee, wer war das? Der ist gut. Henrichs. Der ist so jung. Fick dich, du Schweinesau. Hure. Das höre ich 100 Milliarden Mal. Der Henrichs, der ist ja noch so jung. Ja. Richtig, ja, dann okay. Aber ich finde, der hat null Entwicklung hinter sich. Null. Vor anderthalb Jahren war der schon das Megatalent hinten rechts, aber an der Entwicklung fand er nicht statt. Also, aber jetzt guck dir mal Brand an. Beim Brand hast du ja auch gedacht, dass das diese Saison voll durch die Decke geht. Und ja, ist super. Ja, gestern war Weltklasse, klar, aber er hat auch eine lange Zeit jetzt irgendwie andere schöne Performchen abgeliefert. Also hier und da mal, aber so insgesamt konstant ist das auch noch nicht, was der zeigt. Ich finde auch den Cater scheiße von Leipzig. Ja, ich finde den nicht so gut. Ich finde ihn schon sehr gut. Also ich glaube, 75 Millionen ist der beste Transfer der Fußballgeschichte. Ja, den das für 75 sehe ich auch so. Zu verkaufen, das ist krank. Das ist absolut absurd. Da gebe ich dir zu 100% recht. So, jetzt hier letzte Frage und zwar an Carsten Janker. Das ist ja an mich, das geht dann an mich. Ja, genau, Hashtag fragt Dieter von Michael. Sieht ja auch optisch ähnlich aus wie Carsten. Jetzt wieder der Faschist hat wieder gesprochen. So, jetzt, Carsten, hör mal zu. Okay. Hä? Gerne erinnere ich mich an dein Tor zum 4:0 gegen Saudi-Arabien bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002. Hätten wir mit dir in der Startaufstellung das Finale gewonnen, Carsten? Ja. Ehrlicher hätte es Carsten Janker selber auch nie beantworten können. Ich hab's ein bisschen ausgeschmückt, rhetorisch. Das stimmt, du hast einfach Carsten noch ein paar... Habe ich erst irgendwo gesehen bei der Feldins bei der AfD-Pressekonferenz also, oder so. Ich habe den irgendwo mal gesehen. War Carsten Janker, hat man dem nicht immer so eine leichte, ich sag mal, rechtsradikale Neigung unterstellt? Oder kriege ich das jetzt nur aufgrund der Frisur nicht richtig geladen? Das habe ich noch nicht gehört, das weiß ich nicht. Okay, es kann sein, dass es halt, er sieht halt so typisch, sag ich mal, ja. Aber irgendwie habe ich das mal... Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich bilde ich es mir einfach nur ein. Das gibt's ja gar nicht. Da darf ich echt noch nicht. Bin aber ein Arschloch, du. Das geht ja gar nicht, sowas. Muss man mal ganz ehrlich sagen. So, jetzt. Solche Äußerungen kenne ich sonst normalerweise nur aus der linken Ecke hier, die von dem Pocho bekleidet wird. So, jetzt habe ich noch ein Thema, das ich ansprechen muss, dringend. Und zwar hatte ich eine. Ich habe übrigens bei Twitter gesehen, dass Pocho einen Beatrix von Stork Tweet geupvotet hat. Das ist ja noch schlimmer als alles, was ich gesagt hätte heute. Ich meine, er hat das ein Herz gegeben. Weiß nicht wann. Aber die alte ist doch so krank, oder? Ich weiß nicht wo, Chris, aber den bekommst du zurück. Nee, jetzt muss ich mal ganz ehrlich was fragen. Meinst du, dass sie ihren Twitter-Account, also die hat ja nach diesem Münsterteil, hat sie ja direkt hier, wir schaffen das mit diesem. So. Ja. Jetzt glaubst du, dass das wirklich. Dass sie, wenn sie so einen Tweet raushaut, dass sie davon überzeugt ist, dass es damit was zu tun hatte, mit Flüchtlingen hin und her? Oder glaubst du, dass es einfach nur wieder ein Versuch ist, um in die Schlagzeilen zu kommen? Ich glaube nämlich, dass es nur darum geht, wieder Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ich glaube auch, das war bei Alice Weidel auch nicht anders. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das durchaus... Ja, die Storch ist schon nochmal ein anderes Kategoriechen, würde ich mal sagen. Kategoriechen, ja. Ein Glück, dass der Gauland kein Twitter hat, oder? Hat er einen Twitter-Account? Man weiß es nicht. Nee, hat er nicht. Aber die von Storch, die benutzt das als Vehikel, um in die Presse zu kommen. Bin ich aber dass jedes Mal alle drauf reinfallen. Ich meine, ich habe den Tweet... Aber auch doch bei Petri. Die ist doch gar nicht so hohl, meint man, vom Mindset. Und ja, die so wie gefühlte Affenscheiße. Das, hä? Nee, da kann ich nicht sagen nochmal. Da komme ich ins Gefängnis, glaube ich. Kann ich nie nochmal sagen. Kann ich dir nur auf R nochmal sagen. Ja, gut. Ja. Ja. Nee, aber ich, was mich halt wundert, ich guck mal, ich habe diesen Tweet von ihr selber, also den Tweet an sich, habe ich nie gelesen. Der ist mir nie untergekommen. So, alles, ja. Ich wurde darauf gestoßen durch... Hast du die abonniert oder was? Nein, aber du weißt ja, wie es ist, wenn jemand irgendwas liked oder retweetet, dann sieht man es ja. Oder wenn jemand darauf reagiert oder wenn ein Tweet nach oben gespürt wird, wenn du bei den Trends manchmal so guckst. Aber da ist mir der nie untergekommen. Mir ist immer nur irgendwelche Screenshots dann in die Timeline gespürt worden. Und bei, ich weiß nicht, ob es auf tagesschau.de war oder auf irgendeine andere Webseite, da habe ich das dann auch noch gesehen, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn einfach jeder die Fresse halten würde und das wegignorieren würde, diesen Schwachsinn, dann wäre vielleicht die mediale Wirksamkeit dieser Frau... Man muss ja wirklich aufpassen, ja, weil das alles möglich wird. Es wäre deutlich eingeschränkt. Und ich glaube, in dem Moment, wo jeder dann das in Grund und Boden redet, spielt man der Ollen voll in die Karten. Richtig, aber da ist man doch, da ist doch sich jeder selbst der Nächste. Alle Nachrichten, Medien, die retweeten oder kommentieren das natürlich. Es ist ja nicht jeder. Kennt ihr die Le Monde aus Frankreich, ja. die berichtet nicht mehr über Terrorangriffe und sowas, weil sie der Meinung ist, dass dadurch das glorifiziert wird und dadurch auch Angst und Schrecken verbreitet wird. Und ich sehe das ganz genauso. Lass sie mein doch Reden. Twittern. Lass sie doch twittern. Ich würde es nicht mitkriegen, weil ich in ihrer rechten Bubble nicht bin. So. Und dann kann sie gerne in ihrem braunen Morast da rumtwittern und ich krieg das gar nicht mit. Seitdem das losging mit diesen Idioten, die in irgendwelche Menschenmassen brettern, bin ich davon überzeugt, dass da ganz viele einfach psychisch Gestörte dabei sind, die ja, das nutzen genau. Für den großen Abgang und nochmal hier Hypopai mit Namen im Fernsehen und so. Da bin ich mir sicher, dass man da Tor und Tür ein Stück weit öffnet und diesen Schwachköpfen wirklich eine Plattform bietet. Ja, das hat einfach eine andere, das ist halt einfach nicht, ich möchte jetzt hier nicht Terror Terroranschläge eine Art Top Ten erstellen, was jetzt ein würdiger Terroranschlag wäre. Ja, das meine ich jetzt nicht. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn du so eine Nummer abziehst wie bei 9-11 oder wenn du so eine Nummer bringst, wie dass ich mich in irgendeinen LKW setze und mal auf den Weihnachtsmarkt brettere. Und ich warte die ganze Zeit, ja. Ja, ich glaube einfach, dass man hier viel zu schnell irgendwie sagt, ja, das ist ein Terroranschlag, das ist eindeutig hier von der IS oder von sonst irgendjemandem ein Terroranschlag. Wir müssen noch mehr kontrollieren und noch mehr machen. Ja, das ist im Endeffekt für mich erstmal ein Amoklauf. Und die Ideologie, die denn dahinter steht, ist für mich fast in dem Moment gar nicht mehr so wichtig, weil das, was passiert, eigentlich völlig ausreicht, ohne dass ich das noch mit irgendwelchen, sei es jetzt politischen Dingen oder von mir aus religiösen Dingen in Einklang bringen muss. Die Tat an sich ist schon krass genug, da brauche ich nicht noch irgendwie was Religiöses mit rein haben. Aber ich warte die ganze Zeit, dass du die fußballerische Transition zum HSV schaffst, aber dann ist mir auch eingefallen, die haben ja ganz geil gespielt. Das war wirklich, also das war das Spiel des Wochenendes für mich. Also ich habe, was habe ich denn geguckt? Ich habe Freitag den Kack angeguckt. Bevor ich es vergesse, ich habe United gegen City gesehen, beim Grillabend. Ich hab nur die Zusammenfassung gesehen. Toll, tolles Spiel. Ja, die Zusammenfassung war auch unglaublich unterhaltsam, muss man schon sagen. Überhaupt, ich habe mir ganz viele Zusammenfassungen angeguckt von diversen europäischen Ligen. Und man hat wirklich so leider das Gefühl, dass unsere Bundesliga von dem, was da gespielt wird, dann doch, sagen wir mal, ein paar Meter hinterherhinkt. Muss ich einfach mal so sagen. Also es ist nicht nur, dass man das Gefühl hätte, es gäbe da ein klares Gefälle. Sondern es ist insgesamt so. Ja, das stimmt schon. So, jetzt erzähle ich erstmal, Chris will pinkeln gehen, das erzähle ich erstmal am Pocho, wie das beim HSV war, wie toll ich das fand. Also ich muss wirklich sagen, der HSV hat mir imponiert in diesem Spiel gegen Schalke. Erstens mal, ich habe es letzte Woche schon gesagt, als ich die in Stuttgart gesehen habe, da ist einiges an Potenzial vorhanden. Den Ito habe ich ja damals schon als für mich wirklich einen sehr interessanten Spieler herausgestellt. Und der hat das auch gegen Schalke eindrucksvoll bewiesen, dass das ein Dribbler vor dem Herren ist, der so viel Power da auf der linken Seite veranstalten kann. Und da geht auch viel ins Aus und in die zweite Etage der jeweiligen Stadien. Aber irgendwann kommt mal so ein Ding durch. So war es jetzt am Wochenende auch. Und dann ist jemand da, der das Ganze verwertet. Also ich glaube, der HSV hat zumindest mal die Möglichkeit, selbst wenn sie absteigen, vielleicht wie Phoenix aus der Asche wieder zurückzukommen. Also das war schon nicht schlecht, was ich da gesehen habe. Nicht nur gegen Schalke, sondern auch gegen Stuttgart und auch die erste Halbzeit gegen Hertha sah gut aus. Man darf nicht vergessen, der Titz hat jetzt 3 Spiele mit der Mannschaft bestritten und man erkennt also die Mannschaft nicht mehr wieder, oder? Hast du das Spiel in der Zusammenfassung gesehen oder sogar ganz? Nee, nicht ganz. Ich habe es in der Zusammenfassung gesehen. Ich habe da ein bisschen eine andere Kontrameinung sogar. Was mich ein bisschen bei dieser ganzen Sache stört, und da ist auch der Postillon auf den Zug aufgesprungen, was mich bei der ganzen Sache stört, du hast sie jetzt live gesehen, das finde ich eine fundierte Aussage, auf die kann ich mich stützen, die kann ich auch so annehmen deinerseits, aber was mich so ein bisschen stört, ist, dass der HSV anscheinend ein Spiel gewinnen muss, um wie dieser besagte von dir eben Phoenix aus der Asche wieder aufzuerstehen und verliert vielleicht dann das nächste Spiel wieder und ist wieder der sichere Absteiger. Also man muss schon irgendwo bei einer Meinung bleiben. Du tust es, deine Aussage kann ich damit total unterschreiben und kann sie einfach auch nur so hinnehmen oder beziehungsweise unterstützen, weil ich selber nicht gesehen habe. Die Zusammenfassung gegen Schalke, klar waren sie ja die bessere Mannschaft, darum haben sie auch gewonnen. Aber ich finde dieses Ganze, jetzt schaffen sie es, bla bla bla, hin und her, das finde ich alles im Moment ein bisschen sehr, sehr stark übertrieben. Ja, vor allen Dingen bei 5 Punkte Rückstand ist es natürlich wirklich gewagt zu sagen, dass die das Ding jetzt hier einfach mal so wuppen. Aber es gibt ja schon so ein Momentum. Also man hat ja auch bei Köln nach der oder zu Beginn der Rückrunde das Gefühl gehabt, die könnten jetzt hier in Dritt kommen. Also da wirkte das auch mal vor 2 Wochen noch, bevor sie halt die Klatsche gegen Hoffenheim bekommen haben. Ja, wobei, ich sag dir ganz ehrlich, da hatte ich schon meine Zweifel, weil ich den Rutenbeck inzwischen für den absolut falschen Trainer halte. Ich auch. Ich gehe so weit und behaupte, dass man selbst, wenn man den Trainer nicht entlassen hätte, jetzt mehr Punkte hätte mit Stöger, als man mit Rutenbeck hat. Es ist irgendwie, absolut. Der ist ein Schauauf. Das ist ein Schauer. Was anderes ist das nicht. Das ist ein Schauer. Ganz merkwürdiger Typ. Also das ist, man hört ja, dass die den Markus Anfang haben möchten davon. Ich fand deinen Tweet ganz gut, dass sie über Hannes Wolf nachdenken sollen. Das ist wirklich jemand, der das schaffen kann. Ja. Für mich ist das der ideale Trainer für so eine Mannschaft wie Köln, für so ein Umfeld. Er hat bewiesen, dass er unter Druck arbeiten kann. In Stuttgart war auch massiver Druck. Die müssen sofort wieder hoch. Er hat das gezeigt, dass er das kann. Er würde, glaube ich, auch sehr, sehr gut zu Armin Fee passen. Ja, weil Fee ist auch so ein sympathischer Typ, der das sagt, was er denkt und nicht so eine Maskerade trägt, wie viele andere in so einer Position wie Armin Fee. Also den würde ich mir da auch gut als Mentor vorstellen können von Hannes Wolf. Den Anfang, ja, okay, kann sein, dass das funktioniert, aber ich meine, es ist halt schon nochmal ein anderes Kaliber, wenn du da Holstein Kiel irgendwie in der zweiten Liga betreust. Genauso, ja. Und vor allen Dingen in der Rückrunde haben die, glaube ich, 2 Spiele gewonnen oder so. Also da hat er sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Das war jetzt nicht so, dass Holstein Kiel eine komplette Zweitligasaison auf höchstem Niveau gespielt hat. Deswegen, ob Wolf das machen will, weiß ich nicht, aber es wäre zumindest, wenn man mich fragen würde, und ich kann mir gut vorstellen, dass Armin Fee noch anruft, der absolut richtige Mann. So, aber ganz kurz zurück zum HSV, ich möchte es gar nicht so lange ausschmücken. Was man natürlich sagen muss, die Mannschaft, das hat Titz geschafft und nicht nur mit diesem Sieg, sondern ich glaube auch schon davor, glaubt ein Stück weit an ihre Fähigkeiten. Damit meine ich nicht, dass sie jetzt denken, ja, wir können das noch schaffen, vielleicht tun sie das, weiß ich nicht, ich bin nicht in der Mannschaft, kann es nicht sagen. Aber man merkt, dass sie zum einen das versuchen umzusetzen, was der Trainer vorgibt, das siehst du auf dem Platz, es ist einfach so. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas natürlich Kräfte freisetzen kann. Und die Qualität hat diese Mannschaft definitiv noch einige Spiele zu gewinnen. Ja, ich gebe dir ja auch recht. Nur warte, mein entscheidender Punkt, den mache ich noch und dann kannst du darauf antworten. Der entscheidende Punkt ist für mich, der HSV geht jetzt aktuell in jedes Spiel mit dem Wissen, wir können im Endeffekt nichts mehr verlieren. Wir sind ganz unten, keiner erwartet was. Die haben null Druck, die können so befreit spielen und können Fehler machen, es interessiert keinen, weil sie lagen am Boden. Es wurden fucking Kreuze auf dem Trainingsplatz aufgestellt. Der Verein lag am Boden. Und ich glaube, sobald diese Mannschaft wirklich nur so 1-2 Punkte hinterm Relegationsplatz steht und wirklich eine realistische Chance hat, jetzt wieder ranzukommen, spielt auch wieder der Kopf mit. Und das ist der entscheidende Punkt dann für Titz, die Mannschaft dann über diesen Punkt zu hieven. Weil ich glaube, wirklich sich in die Situation zu bringen, wieder eine Chance zu haben, ist leichter, als dann den letzten Schritt zu gehen und wirklich noch auf diesen Relegationsplatz zu kommen. Da bin ich gespannt. Wenn er das schafft, dann hat er fast schon ein Denkmal verdient. Auch wenn man natürlich jetzt übertreibt. Aber trotzdem, es wäre unglaublich, wenn er diese Mannschaft da wirklich nochmal auf den Relegationsplatz irgendwie hieft und dann vielleicht sogar in der Liga hält. Ich wollte deine Aussage damit auch nicht irgendwie schlecht machen oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ich sehe es ja auch so, dass du erstens die live gesehen hast, dass du auch überhaupt, wenn du dir irgendwas in den Kopf setzt, das ja auch wirklich bei jeder Sportart bis ins Tiefste analysierst und dass du da wahrscheinlich sogar mehr Kennung im Moment hast als ich. Was mir aber so negativ aufstößt, ist halt die Berichterstattung drumherum. Ich habe schon seit Jahren so ein bisschen Anti-HSV in mir. Das liegt einfach nicht daran, dass mir der Verein oder sonst was nicht gefällt, sondern weil dass sie die Verantwortlichen getan haben. Ja, und dass die Verantwortlichen, die da oft eine Rolle spielen beim HSV, mir einfach nicht gefallen. Nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, wenn er das schafft, da wirklich vielleicht diesen Relegationsplatz zu erreichen, wenn er es wirklich dann schafft, mit diesem Momentum, was sie dann hundertprozentig haben, die Liga zu halten, ja, wie willst du diesen Trainer dann jemals wieder entlassen? Wegen sportlichen Misserfolg? Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist man ja jetzt immer noch nicht so 100% sicher, dass der überhaupt sollte die Mannschaft absteigen, dass er dann weiter Trainer bleiben darf. Und er hat ja, der war jetzt auch bei Bontora zu Gast, und hat man ja schon gehört, dass er lange überlegt hat, ob er diesen Schritt gehen soll und die zweite Mannschaft verlassen soll und dann eben wirklich als Cheftrainer agieren soll. Also das sagt ja auch einiges. Normalerweise, das ist ja die Chance, auf die du immer wartest als Coach, ja, dass du endlich ein Profiteam in der Bundesliga übernehmen kannst. Und da kommt praktisch so ein ambitionierter Coach, wie Hannes Titz, sage ich schon, da mache ich aus 2 ein. Er heißt natürlich Pedro Augusto Titz. Und übernimmt diese Mannschaft, aber braucht da irgendwie noch 3 Tage Bedenkzeit, ob das der richtige Weg ist. Das sagt ja auch schon einiges aus. Also normalerweise sagst du zu so einem Coach, wenn du das für uns machst als Interimslösung, und so wurde ja auch angekündigt, dann kannst du zum Beispiel danach auch wieder HSV 2 übernehmen, wenn wir uns entscheiden, wir gehen jetzt den Weg mit jemand anderen weiter. Und das, glaube ich, das wird nicht passieren. Ich glaube, entweder er wird mit dem Hamburger SV in die neue Saison gehen, welche Liga auch immer, oder er ist weg vom Fenster. Und ich glaube, hier würde der HSV sich eine große Chance entgehen lassen. VfB hat das übrigens schon hervorragend gemacht. Die hatten nämlich einen ähnlich interessanten Trainer an der Angel und einen, der über mehrere Spiele bewiesen hat, über eine ganze Saison nämlich, dass er der Richtige eigentlich ist und Konzepte umsetzen kann und Spieler weiterentwickeln kann. Den hat man entlassen, weil er dann mal 4 oder 5 Spiele hintereinander nicht so ganz geil bestritten hat. Sei es drum, komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Potschus, sag ich schon. Chris, glaubst du, dass der HSV nochmal angreifen kann, abschließend? Nein, ich glaube auch diese Hoffnung, das zerfrisst diese ganze Stadt. Du hast die letzten Wochen so nicht performt und jetzt auf einmal performst, du spielst großartig, ne? Hast Nackenschläge hinnehmen müssen und auf einmal gewinnst du da mit so einem Klopper da von Hand. Keine Ahnung, was da los war. Ich habe die Zusammenfassung gesehen und habe mir gedacht, Alter, ja, das war absolut brillant, was sie da gespielt haben. Und diese Hoffnung, die jetzt wieder aufkeimt, vernichtet diese Stadt. Ich kann mir vorstellen, dass es die höchste Selbstmordrate in der Geschichte Hamburgs gerade gibt. Also erstens muss ich sagen, ich ziehe wirklich einen Hut vor diesen Fans. Also zum einen natürlich gibt es die Schwachköpfe, die da die Kreuze aufstellen. Brauchen wir aber nicht groß thematisieren. Ich finde, da wird auch immer gleich viel zu sehr ins Mett gehauen, wenn so Aktionen passieren, wo man dann immer gleich wieder den Enke rausholt. Jeder, der das Buch von Enke gelesen hat, so wie ich, der weiß, dass das Problem nicht die Erwartungen der Fans waren für Robert Enke, sondern es war eher der Druck, den er von Mitspielern und von dem direkten sportlichen Umfeld bekommen hat. Nicht die Fans waren das Problem für Robert Enke. Aber gut, man kann natürlich immer so tun, als hätte man wahnsinnig was draus gelernt. Aber in Wirklichkeit geben sie eher einen Fick drauf. Egal, also vor den Fans ziehe ich den Hut. Und was mich noch so ein bisschen was mir noch so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ist, dass der HSV aus meiner Sicht wahrscheinlich das beste Spiel diese Saison abgeliefert hat, aber trotzdem zu einem Zeitpunkt auf so ein Glückstor angewiesen war, um überhaupt so ein Spiel gewinnen zu können. Ja, ja, genau. Also normalerweise müsstest du mit so einer Leistung eigentlich, weiß ich nicht, 3-4-0 deinen Gegner abschießen, egal wer es ist. Aber der HSV ist halt einfach eine Mannschaft, die trotzdem, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, einfach das Problem hat, dass da vorne keiner steht, der knipsen kann. Dass sie immer noch keine richtige Waffe haben, der mal eine geile Flanke reinbringen kann. Der Ito ist hervorragend, aber braucht relativ viele Versuche, bis mal was ankommt. Und gleichzeitig kannst du mit relativ wenig Aufwand dem HSV gleich mal ein Tor einschenken. Der Pollersbeck, ich bin weiterhin davon überzeugt, dass der seinen Weg gehen wird, aber der hat eigentlich fast in jedem Spiel einen Lapsus drinne. Das ist schon mal schwer im Abstiegskampf. Und dann hast du halt deine Abwehr, die darauf pocht, dass Papadopoulos eine gute Leistung abliefert. Und aus meiner Sicht ist Papadopoulos ein mittelmäßiger Innenverteidiger. Und das sagt aus meiner Sicht dann auch schon wieder viel aus, dass das dein großer Hoffnungsträger ist. Der übrigens im nächsten Spiel schon wieder fehlt wegen der 10. gelben Karte. Ja, ja, ja. Also ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Wenn die in Hoffenheim gewinnen sollten, dann können wir nochmal drüber reden. Aber das wird schon extrem schwer, weil Hoffenheim ist schon eine abgewichste Mannschaft. Der Nagelsmann ist schon ein alter Hundling, sagt man hier im Schwäbischen. So, jetzt aber das eine Thema, was ich vorher noch anbringen wollte, das kann man auch ganz schnell abhandeln. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Jetzt wurde ja bekannt, jetzt wurde es mehr oder weniger amtlich, dass Tuchel zu Paris geht, zu Paris Saint-Germain. Und es gab ja vor ein paar Wochen diese Geschichte, dass es hieß hier, Tuchel sagt Bayern ab und geht zu Arsenal. Ja. Ja? Und da hieß es ja immer so, ja, woher weiß denn der, wie heißt denn der Typ schon wieder, der das halt getwittert hat, der CF Bayern, CF Bayern Account oder wie das Ding da heißt, woher weiß denn er das? Und ich habe mir überlegt, ob nicht der Tuchel dieses Gerücht selber gestreut hat irgendwie, ja, um eine Entscheidung von Paris zu erwirken letzten Endes. Weil man hat ja jetzt mitbekommen, dass man sich bei PSG auch nicht so ganz einig war, ob Tuchel der Richtige ist. Da hat dann ja wohl dieser exzentrische Präsident dann gesagt, so der wird's, der kann zum einen Französisch und weiß auch taktisch, was so abgeht. Der, ich weiß nicht, welche Ämter die alle innehaben. Ich glaube, der Sportchef, der saß nicht so. Und noch einer war der Meinung, das ist nicht der Richtige und so. Und ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass Tuchel sagt, hier, gebt mal raus, dort Bayern wird's nicht, ich gehe zu Arsenal. Und er bringt damit Paris so ein Stück weit in Zugzwang, dass die jetzt entweder handeln oder das Ding durch ist, so dass Tuchel nicht nachher mit leeren Händen dasteht. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass jemand von Arsenal London und auch von Chelsea mal angefragt hat, hey, wie sieht's eigentlich aus? Aber eigentlich wusste er, ich habe zwei heiße Eisen im Feuer. Einmal PSG und zum anderen Bayern. Bayern sage ich ab, weil ich bin halt der Tuchel und ich lasse mit mir nicht spielen, ich bin nicht eure B- oder C- oder D-Lösung. Und dann musste er mehr oder weniger irgendwie so ein bisschen selber tätig werden. Weil ich fand das alles so merkwürdig, dieses Arsenal-Gerücht, das als mehr oder weniger klar entschieden herausgegeben wurde von einem, der eigentlich die Reputation hat, keine Scheiße zu schreiben. Ja, das war jetzt nicht hier irgendwie, weiß ich nicht, irgend so ein Kasper-Account, der das raushaut, sondern das ist schon eigentlich jemand, den man ernst nehmen kann, wenn er was rauskloppt, der eigentlich gute Quellen hat, angeblich. Ist das von mir zu sehr verschwörerisch gedacht oder? Ja, ich, nach allem, was ihr so die letzten Wochen gesagt habt, kann man ja von Tuchel schon denken, dass er so ein Game of Thrones-Guy ist, dass er da die gegeneinander ausspielt oder so. bin da, glaube ich, ein bisschen naiver. Ich glaube, der ist einfach nur ein kompletter Nerd. Aber dass der wirklich so Spielchen spielt, das kann gut sein. Das kann gut sein. Also ich fände das schon cool. Ist der Night King? Ja? Meinst du, Tuchel ist der Night King? Ist der Lion King vielleicht auch? Der Lion King, ja. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, Ricky, da habe ich so gar nicht drüber nachgedacht. Aber du hast völlig recht. Besonders, wenn man das damit in den Hintergrund sich holt. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Monaten war es doch auch so, dass Tuchel angeblich einen echten Twitter-Account hatte. Irgendwie nach der Entlassung bei Dortmund. Da hat er es dann abgemeldet. Er hatte zu Dortmund, genau, glaube ich, einen Twitter-Account, ja. Genau, und den hat er dann aber direkt wieder abgemeldet. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass er natürlich versucht, mit allen Mitteln und Wegen seine Sache zu kriegen. Und wie du das jetzt gerade hinstellst, besonders mit dem Hintergrund der letztjährigen Berichterstattung, dass halt da wirklich Leute gehen wollen, wenn das mit Tuchel passiert, weil sie irgendeinen anderen Favorit hatten. Ja, dann gebe ich dir recht. Das könnte von ihm selber alles so gestreut sein. Das glaube ich, ja. Weißt du, was mir halt so komisch vorkam, ist, dass ein Journalist, der sonst als, wie gesagt, einer gilt, der jetzt keinen Scheiß schreibt, sondern eigentlich schon seriöse Quellen vorweisen kann, dass der so komplett daneben liegt, ja. Hm. Und auf der anderen Seite kam ja dann, ich weiß jetzt nicht, wer das war, ob es der Kicker war oder Sportbild, ist auch egal, aber dann kam die andere Seite, die sich sicher war, der geht zu Paris, ja. Und dann frage ich mich immer, also das ist ja jetzt nicht Dortmund und Leverkusen, über die wir sprechen. Das heißt, es muss ja schon jemand sein, wahrscheinlich der überall jemand, Einblick hat, ne? Ja, der irgendwo Einblick hat halt, genau, der Kontakte hat zu solchen Vereinen. Und ich glaube, dass es nicht viele Journalisten gibt in Deutschland, die tiefgehende Kontakte zu irgendwelchen Leuten bei Paris Saint-Germain haben. Vor allen Dingen, außer Leute, die da auch was zu entscheiden haben. Natürlich kennst du einen Draxler, aber der weiß wahrscheinlich selber noch nicht mal, ob er nächste Saison da spielt. Also es muss ja schon jemand in einer hohen Position sein oder eben jemand, der direkt mit diesen Leuten spricht. Und dann kommen ja nicht allzu viele Leute in Frage, außer Tuchel und sein Trainerstab. Und da frage ich mich halt schon, wie so völlig konträre Aussagen zustande kommen können, wenn nicht jemand bewusst hier falsche Meldungen streut, um irgendwie was für sich daraus zu ziehen. Haben wir das auch aufgeklärt, investigativ. Dieter, Hashtag Dieter Investigative. Übrigens habe ich mir schon super T-Shirts überlegt für uns. Ich habe ja schon mal davon gesprochen, sollte es uns zur neuen Saison noch geben, soll es das große Stadion-Roulette geben. Ich erkläre es nochmal im Schnelldurchlauf. Es wäre dann so, dass wir, also wenn es den Spielplan gibt, setzen wir drei uns hin. Ja, es sind alle, wie viele Vereine gibt es eigentlich in der Bundesliga? 17. 94. Bayern spielt ja nicht mit. 37. So, sind 18 Bundesliga-Vereine, die sind in der großen. Aber wie schön, dass wir dann auch direkt vom Harfer gestochen einfach nur Scheiße reinquatschen können. Aus dem Stand, das ist herrlich, Pocho. Vielen Dank, du Hurray. So. Danke. So, also dann haben wir diese 18 Bundesliga-Vereine, dann zieht der Pocho einen Verein. Das ist dann Teil der Paarung sozusagen. Und dann zieht der Chris einen Verein und dann haben wir die Paarung, die wir besuchen werden. Zum Beispiel zieht der Pocho Gladbach, ja, würde passen. Chris zieht Bayern, also gehen wir gegen Gladbach, gegen Bayern. Genau, so wird's kommen. Ich ziehe dann, ob es in München oder in Gladbach ist, und da treffen wir drei uns dann. Und jetzt habe ich mir schon gedacht, dass wir uns dann T-Shirts machen, wo wir müssen natürlich dann in einen der Fanblöcke alle drei zusammen und da eine Reportage drehen, ist ja gar keine Frage, müsste alles so kommen. Dann gibt's natürlich das T-Shirt, was auf der Brust ganz klar das Dieter-Emblem hat, ist ja gar keine Frage. Und auf dem Rücken steht dann ganz groß drauf, Dieter Fußball-Podcast, weiß ich nicht, was wollte ich da drauf? Jetzt habe ich es wieder vergessen, vor lauter Euphorie, das gibt's doch gar nicht. Immer wenn ich so euphorisch bin, dann entgleiten mir die Gedanken. Da wollte ich dann draufschreiben, gegen Pressefreiheit, irgendwie Investigativteam Dieter Fußball-Podcast, genau, das wollte ich, gegen Pressefreiheit, Investigativteam Dieter Fußball-Podcast. Jetzt, wo ich es laut sage, merke ich, wie dumm es ist. Gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Augsburg gegen Wolfsburg oder sowas ziehen. In Kiel, Augsburg. Kiel gegen. Nee, was ist für uns alle völlig, völlig behindert zu erreichen? Muss irgendwas so. Leipzig wäre schon ziemlich scheiße, glaube ich. Ja, Leipzig wäre schon ziemlich scheiße. Leipzig gegen Kiel. Das ist Leipzig gegen Kiel. Im Winter. Im Januar irgendwann. Genau, im Januar. Am 8. Januar. Karfreitag. Nee, das sind ja keine Spiele. Oh Mann, ey. Mal gucken, ob wir da nicht noch irgendwie einen Joker ziehen. So irgendwas, weiß ich nicht. Ja, genau. Freiburg. Hoffentlich bleibt Freiburg in der Liga. Freiburg im Frühling gegen irgendeine Frauenmannschaft. Gut, dann haben wir das hier auch geklärt. Das gibt's ja gar nicht. Es geht ja wie das Brezelbacken. Kommen wir schon zum Dieter der Woche. Dann wird's interessant. Chris hat nicht viel Fußball geguckt. Ich fand, es ist nicht allzu viel passiert. Ich bin wirklich gespannt, wen ihr auswählt für euren Dieter der Woche. Aber erstmal müssen wir natürlich aufklären, wer den Dieter der letzten Folge gewonnen hat. Zur Auswahl standen Zlatan Ibrahimovic, James Rodriguez, Christian Streich. Ich muss sagen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. @DieterCast ist der Twitter-Account. Da könnt ihr immer ab Mittwoch 15.30 Uhr abstimmen, wer der Dieter der Woche werden soll. Und diesmal haben sage und schreibe 60 Leute abgestimmt. Natürlich, das klingt jetzt einmal für den einen oder anderen relativ wenig, aber ich finde es wirklich geil. Also 60 Stimmen, ich beschreie es hier schon wieder und rechne auch wirklich jede Woche damit, dass wir dann irgendwie nur noch 5 Stimmen haben oder so, aber macht mich schon feucht im Schlüpfer. Diesmal gewonnen hat Zlatan Ibrahimovic mit 50%. War schon eine geile Nummer, aber James Rodriguez hat sich, glaube ich, wirklich bis zum Wochenende relativ tapfer gehalten. Am Ende landet er auf Platz 2 mit 33% und Christian Streich, ist ein bisschen still geworden um Christian Streich. Er hat auch nicht mehr nachgelegt am Wochenende. Abgeschlagen auf Platz 3 mit nur 17%. Aber das wiederum hat zur Folge, dass der Pocho heute in der formidablen Situation ist, dass er vorlegen darf. Er darf den Dieter der dieswöchigen Ausgabe als erstes bestimmen. Wer ist dein Pick? Also es ist niemand, den einer von euch gewählt hätte, glaube ich. Von daher ist es völlig egal, wann ich den jetzt genannt hätte. Das ist einfach Pete's Meat. Dann guckt ihr mal das Verarschungsvideo da drauf zu Pete's Meat an, wie ihr Name ausgesprochen wird. Das ist nämlich Piet Smiert. Ja, pass mal auf, der Name wird so ausgesprochen, wie ich das sage. Und wenn man so aussieht wie die dumme Sau, hält man mal die Fresse zu halten. Tod jetzt auf einmal. Was ist denn das für ein Arschloch da eigentlich? Wenn ich den schon sehe, so eine Fettbacke da. Ja, also ganz im Ernst, wenn ich dieses dicke Klumpen. Vorsicht, Chris, also, Vorsicht! Was denn? Der ist immer auf Platz 1 bei iTunes. Ja, kann er doch gerne sein, der kann ja gerne mal herkommen, da kann er mir mit seinem Fettgesicht, kann er mir das gerne mal sagen. Oh, das sage ich dem Pete Smiet. Ja, genau. Renn ich eben fünfmal um ihn herum, dann krieg ich deinen Herzkasper nur vom Gucken. Da machen nur Dicke mit. Mir wurde heute ein Video Ricky, da machen nicht nur Dicke mit, da machen nur Fette mit. Jetzt reicht's aber. Pocho, wer ist dein Dieter der Woche? Mein Dieter der Woche ist Arn Zeigler. Wieso das denn? Die dritte Fettschürze vom Spitz oder wie der heißt. Weil ich wirklich mal sagen muss, dass dieser Mann, was die Fußballberichterstattung und alles drumherum angeht, viel zu wenig gewürdigt wird. Das ist mir bei der letzten Ausgabe wieder aufgefallen. Und ich das gerne so gut könnte wie er. Und darum hat er es mal verdient, dafür nominiert zu werden. Das reicht schon heutzutage, um für den Dieter der Woche nominiert zu werden. So schnell geht das. Jetzt habe ich mich selbst in eine Bredouille gebracht. Ja, weil jetzt bist du der Zweite, der seinen... Ja, genau. Als Verlierer, ich muss mich jetzt erstmal aus dem Tal der Tränen zurückkämpfen und ich schwunkte erst zwischen Jürgen Klopp und Jupp Heynckes, Lebenswerk Jupp Heynckes. Aber jetzt kommt die dritte Fettschürze vom Schmiedspiez. Der kommt mir jetzt dazwischen, den würde ich am liebsten nehmen da. Die dritte, von den 8 Fettschürzen, die dritte von unten. Müsst ihr hingehen, dann zieht er eben den dicken Fett. Wer ist denn jetzt sein Pick? Dann zieht er ihm das Zelt hoch und dann zählt er ab von unten. Unten ist immer die dickste, die hat schon so eine leichte Rötung, weil die immer schubbert unten am nicht vorhandenen Penis. So, und dann müsst ihr zählen. 1, 2 und die dritte Fettschürze, die würde ich ganz gerne nehmen. Aber ich wollte mich ein bisschen von diesen popkulturellen Sensationen ein bisschen fernhalten und ich nehme... Im Motor gibt es immer so Zylinderringe. An die erinnert mich der Körper von Pete Smith. Es gibt so mehrere Fettabstreifringe, also die heißen eigentlich Ölabstreifringe in jedem Zylinder. Und die Streifen, die sorgen dann praktisch dafür, dass nicht zu viel Öl im Motorraum kommt. Und im Endeffekt ist genauso Pete's Meat aufgebaut. Der ist so aufgebaut, dass das ganze Fett im Magen bleibt und bloß nicht nach oben steigen kann. Das ist, so funktioniert der ganze Körper. Geht auf und ab und immer an den Fettringen wird das abgestriffen. Das sieht hervorragend aus. Genauso stelle ich mir das vor. Unten der Pleuel, das ist da unten sein kleines Hebelwerkzeug, das er da in der Buchse trägt. Und dann steht er da als Kolbenstange letzten Endes. Schöner Mann. So, wer wird's denn jetzt? Jürgen Klinsmann oder was? Stange vom Schmied, nehmen wir. Was? Spiez-Schmied oder was? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Bitte, Peter heißt der, glaube ich, in echt. Schmieds heißt der. Ich nehme das Lebenswerk von Jupp Heynckes. Zu Recht. Aber ja, nee, da kann man auch keinen Gag machen. Jupp Heynckes ist, nee, es ist einfach, er war den Tränen nahe, er war den Tränen nahe. Du weißt ja, was mir so imponiert hat, war eigentlich, dass er sich, ich dachte, also wenn du es gewesen wärst, da wäre ich mir sicher gewesen, es wäre ein Diss, ja, dass der sich hinstellt und, wie er ihn nennt, Carli Angelotti, da war nochmal gratuliert zur Meisterschaft. Da hab ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch so ein ekelhafter Move. Der hat's ernst gemeint, oder? Ja, ja, hat er. Natürlich. Carli Angelotti. Carli Angelotti. Ja, da hab ich mir gedacht, Carli Unterberg gibt's, den gibt's bei Bottora ab und zu. Der hat, glaube ich, auch so eine Puddinglinie bei Lidl. So, jetzt kommt mein Arschloch der Woche. Also zuerst wollte ich komplett Sky nehmen. Und ich sag dir für was. Ich habe das schon seit ein paar Monaten jetzt beobachtet. Ich muss es hier sozusagen als ohne Robbe Menschen mit reinnehmen. Shoutouts gehen raus an die Jungs von Bitterfeld. An wen? Ich habe den Namen vergessen mit dem Podcast. Wie heißen die denn nochmal, Mensch? Hör ich immer. Ist mein Lieblings-Gaming-Podcast. Pixelburg! Jetzt. Die Brustschürze. Die Brustschürze ist es nicht. Jetzt pass auf. Bei Sky geht mir das so auf den Sack, bei diesem verfickten Twitter-Account, wenn die immer schreiben, dieser Spieler wechselt nach, wo ich mir immer denke, du dummes Scheißloch, wer schreibt denn so einen Tweet? Ihr habt Twitter nie verstanden. Die würde ich sofort bannen, ja? Da werden Leute von Twitter vertrieben, die irgendwelche politischen Aussagen treffen. Ich lese mir, ohne Scheiß, ich lese mir viel lieber die Meinung von Patricia Storch durch, oder wie die Alte heißt, bevor ich mir so eine Kacke jedes Mal angucken muss von diesem scheiß Sky Sport Twitter-Account, der immer auf dieses Clickbait aus ist und hofft, dass irgendjemand jetzt draufklickt, um zu erlesen, dass es Cavani ist, der irgendwo hinwechseln soll. Das ist so ekelerregend. Auch schöne Aktion nerven. Im französischen Pokal. Habt ihr das gesehen? Wie der so gewonnen haben? Ja, der hat doch da das leere Tor nicht getroffen. Nee, das ist mir gar nicht aufgefallen bei der Zusammenfassung. Muss ja spannend gewesen sein. Ich habe nur das Elfmeter-Tor gesehen und hätte, glaube ich, nochmal ein zweites Tor gemacht, Cavani, oder? Der hat auf jeden Fall mal getroffen. So, ja. Also das ging mir schon ziemlich auf den Sack. Aber diese Gefühlsregung hatte ich, bevor ich Stuttgart gegen Dortmund, andersrum, Dortmund gegen Stuttgart gesehen habe. Jetzt sage ich dir, für mich ist wirklich der VfB Stuttgart an und für sich ist für mich der Dieter der Woche. Und ich sag dir genau, warum. Ich sag, ey, ganz ehrlich, ich mache diesen Verein jetzt seit Jahrzehnten mit. Anders kann ich es gar nicht sagen, ja. Mhm. Es ist ja immer so ein Auf und Ab gewesen zwischen Mittelmaß, UEFA Cup und manchmal Meisterschaftskampf. Das verkraftet man als Fan. Aber was da jetzt abgeht, ist für mich nicht mehr ertragbar. Dieser Verein. Meinst du, die Aussage, es war ein gutes Spiel, wo man gerade eine Klatsche gekriegt hat? Du nimmst die Pointe voraus. Ach, ja? Entschuldigung, aber Scheiße. Ich leite mal damit ein, dass dieser Verein absteigt und die richtigen Schlüsse zieht, die richtigen Leute verpflichtet und versucht, das zu machen, was man als VfB Stuttgart machen kann, nämlich als Ausbildungsverein zu fungieren, junge Spieler zu holen, die man dann besser macht, von denen man profitiert, selber besser wird, sich festigt in der Bundesliga. Nichts anderes will jeder VfB-Fan. Keiner redet davon, in der Euroleague oder Champions League zu spielen. Wenn es mal dazu kommt, nehmen wir alles mit, aber wir wollen einfach nur Bundesliga-Fußball sehen und ein vernünftiges Umfeld haben, vernünftige Spieler haben und dass man vernünftig mit diesem Verein wirtschaftet. Diesen Grundstein legt man mit Slim Shindy und Hannes Wolf. Die verpflichtet man und man sagt, das sind die Leute, mit denen planen wir die Zukunft. Leute oder Fans treffen Ende letzter Saison die Entscheidung, dass man ausgliedert aufgrund dessen, dass man gesehen hat, dass mit Slim Shindy und mit Hannes Wolf die richtigen Leute verpflichtet wurden und offensichtlich der Verein sich dabei was denkt, was in Zukunft anstehen soll. So, ein paar Monate später ist davon nichts mehr da. Ja, nicht nur, dass Slim Shindy weg ist, nein, auch Hannes Wolf, ein junger Trainer, der geholt wurde, weil man wusste, der kann gut mit jungen Spielern arbeiten, erstens. Zweitens, man hat hier einen sehr, sehr vielversprechenden Trainer, der in ein paar Jahren vermutlich auch aufgrund seines taktischen Verständnisses zu den Besten dieser Liga und Deutschlands zählen könnte. Ja, das muss man natürlich im Konjunktiv sehen, aber es ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, dass das jemand ist, der mal große Wellen schlagen kann. Also diesen Trainer verpflichtet man und geht mit ihm den Weg in der zweiten Liga bis hin zur ersten Liga, sagt dann, nächstes Jahr bestreiten wir die komplette Saison mit Hannes Wolf, das ist unser Mann. Nachdem man das sagt, schmeißt man noch seinen größten Mentor raus, ist schon mal so ein erstes Indiz, dass es vielleicht doch nicht der beste Mann ist, den man so kriegen kann, dann schmeißt man den, wie gesagt, raus und dann geht's richtig ab. Dann kommt Taifun Korkut. So, das Problem, was beim VfB offensichtlich noch nie jemand verstanden hat, ist nicht, dass die Fans ein Problem haben mit Taifun Korkut. Ja, erstens mal muss man es auch so sehen, Taifun Korkut ist ein Trainer, der keine Wahl mehr hat. Der muss das annehmen, was ihm geboten wird im Profifußball, weil der halt einfach noch nie abgeliefert hat als Profitrainer. Das zeigt der Punkteschnitt. Und leider Gottes ist das, was am Ende zählt. So, und da hat er eine relativ überschaubare Bilanz vorzuweisen. So, also ist Taifun Korkut in der Situation, dass er solche Angebote annehmen muss vom VfB. Aber was viel schlimmer ist, dass der VfB solche Trainer anfragen muss. Denn es war nämlich nicht so, dass der VfB oder beziehungsweise die Verantwortlichen Reschke und Dietrich da saßen und sich gedacht haben, Mensch, der Korkut, das ist ja genau der richtige Mann, den wir jetzt gerade brauchen. Nee, die haben vorher die halbe Welt abtelefoniert, sogar, was weiß ich, bei irgendeinem Hobbytrainer in Bad Salzuflen angerufen und gefragt, ob der Zeit hat, und keiner wollte es machen. Das heißt, der VfB hat sich mittlerweile so weit nach unten in der Hierarchie gearbeitet, dass sie nur noch solche Affentrainer kriegen wie ein Taifun Korkut. So, jetzt kommt der hierher und gewinnt ein paar Spiele, weil Bälle wirklich durch Zufall ins Tor fallen. Da hat man nichts gesehen von irgendwelchen offensiv qualitativ gutem Spiel. Das waren wirklich Zufallproduktionen. Der Horn in Köln, der hat im Endeffekt einen VfB zum Sieg geschossen. Das war nicht Gomez oder sonst irgendjemand, das war Horn. Und da gab es noch ein paar andere Spiele. Will ich jetzt nicht alles aufdröseln, dauert viel zu lang. So, dann fangen auf einmal die Pressevertreter hier in Stuttgart an zu sagen, ja, also jetzt wird aber mal eine Entschuldigung fällig. Das ist ein ziemlich geiler Trainer, oder? Der Taifun Korkut. Ja, fick deine scheiß Mutter. Wir haben die scheiß älteste verfickte Mannschaft auf dem Platz stehen seit dem Krieg. Da spielen Leute, die waren original beim verfickten Mauerbau und bei der Eröffnung dabei. Die stehen bei uns auf dem Platz. Da steht ein Gentner mit seiner Zorro-Maske als Möchtegern-Regisseur und denkt, er wäre ja der große Zampano. Das ist ein Mann, der hätte schon vor Saisonbeginn abgeschossen gehört. Der kann nichts mehr. Aber nein, der Gente, das ist ja super. Das ist ein Charakterkopf. Das ist ein absoluter Charakter. Fick deine Mutter, ohne Scheiß. So ein Penner will ich überhaupt nicht in meinem Trikot sehen. Weil der bewirbt er sich für den Brustkrebs-Talk. Nee, der hat geschafft, dass wirklich aussichtsreiche Talente verdrängt wurden. Denn Hannes Wolf hat relativ schnell erkannt, Gentner, beste Zeit hat er hinter sich. Insua, kein schlechter, aber hält, glaube ich, ein bisschen viel von sich selber. Es hat ein Hannes Wolf, nur die zwei, hat er relativ schnell erkannt, dass er da nachbessern muss. Hat junge Leute geholt. Gentner wäre, das schwöre ich, heute nicht in der Startelf, hätte sich Burnic, hätte der nicht so ein schlechtes Spiel in Cottbus gezeigt, da war er einfach von der Rolle und irgendjemand hat sich auch noch verletzt und das war der Grund, warum Gentner überhaupt erstmal wieder in die Mannschaft gerutscht ist und Gentner war auch ganz klar der Rudelführer, der dann gegen Wolf aufbegehrt hat, zusammen mit Ginczek, was in Daniel Ginczek sagt danach, naja, er hat sich nicht so gut mit Hannes Wolf verstanden, weil der hat ihn nicht spielen, scheiße, Mann, der Ginczek, der hat es noch nicht mal geschafft, eine Halbsaison ohne Verletzung durchzukommen. Der kann froh sein, dass er überhaupt noch in der Bundesliga spielen kann mit seiner Verletzungshistorie. Und er macht danach die Fresse auf, dass Hannes Wolf sagt, na, ich finde es ein bisschen riskant, einen Spieler einzuwechseln oder von Anfang an zu bringen, der sich im Endeffekt schon beim Stutzen anziehen 8 Kreuzbänder reißt. Ja, Entschuldigung, aber was soll denn ein Trainer machen? Der muss doch Leute einsetzen, auf die er sich verlassen kann, die er nicht nach 20 Minuten auswechseln muss, weil sie sich wieder verletzen. Das ist doch ganz normal, wenn einer nach 800 Jahren wieder zurückkommt, Verletzungspause, dass der nicht gleich von Anfang an spielt. Aber alle machen jetzt die Fresse auf, was Hannes Wolf alles scheiße gemacht hat. Was ich gesehen habe, war aber genau das Richtige. Hannes Wolf hat auf junge Spieler gesetzt, hat den Verein insgesamt besser gemacht und auch auf dem Platz hat man gesehen, dass der VfB Stuttgart für was steht. Und zwar nicht für unattraktiven Scheiß-Fick-Fußball, den keiner mehr angucken kann, sondern der VfB hat ein Stück weit für Fußballkultur oder hat Fußballkultur gelebt aus meiner Sicht. Das heißt natürlich auch, dass du mal defensiver agierst und mal auch offensiver agierst. Dazu kommt, dass viele Spieler ausgefallen sind und auch deswegen so eine leichte negative Serie eingekehrt ist zum Ende der Hinrunde. Und ich schwöre dir, die Spieler haben schon Ende der Hinrunde Aufwind bekommen, weil sie gemerkt haben, dass sie mit ihrer miese Petrigkeit irgendwo ein Stück weit so, wie sagt man denn, das Pflänzchen der Skepsis keimte. So, kann man sagen. Also normal muss er ja direkt von der Spitze kommen, vom Reschke, von Dietrich. Haltet eure Scheißfresse, was der Wolf sagt, das gilt. Und guckt, dass ihr aus dem Arsch kommt. So, weil darum drehte es sich letzten Endes bei der Entlastung von Hannes Wolf. Hannes Wolf hat gesagt, er hat das Gefühl, er erreicht nicht mehr alle zu 100%. Ja? Das ist eine klipp und klare Aussage eines Trainers zu seinem Vorstandssport. Und in dem Moment erhoffe ich mir einfach, dass ein Vorstand Sport sagt, okay, wer ist das? Alles klar, das ist der, der und der. Die sind beide 100.000 Jahre alt und haben außerdem ständig irgendwelche Verletzungen. Die sollen sich mal schön ficken gehen. Wir setzen auf die Jugend und wir setzen auf dich, so wie man es am Anfang gesagt hat. Und das wäre der richtige Weg gewesen. Jetzt geht der VfB wieder den alten Weg. Die Spieler werden immer älter. Wir gucken, dass wir ja die jungen Spieler irgendwie ab und zu mal einsetzen. Die werden sich das auch nicht lange bieten lassen. Gehen dann, werden woanders gut. Sehen wir ja jetzt. Grüße nach München und auch nach Leipzig. Die hoffnungsvolle Spieler verkauft, weil das ist die Geschichte des VfBs, ja, dass ständig irgendwelche aufstrebenden Talente verramscht werden und man sich später so eine Mannschaft zusammenstellt, ach, das wäre schon geil gewesen, wenn die alle noch bei uns spielen würden. Ja, die wurden halt vergrault relativ zeitnah. Manche sind natürlich auch der Verlockung des Geldes erlegen und sind dann gegangen, gar keine Frage, aber es sind auch viele dabei gewesen, die hier in Stuttgart einfach keine Perspektive für sich gesehen haben. So, da sind wir jetzt wieder an dem Punkt und das geht mir so auf den Sack. Und deswegen, mit diesen kurzen Worten, nominiere ich den VfB Stuttgart für den Posten des Dieter der Woche. Geil wäre natürlich, wenn du nach dieser Brandrede einfach Mario Basler genommen hättest. Ja, das wäre... Und aus diesem Grund nominiere ich Mario für den Dieter Basler. Der Woche... Mario Basler. Stimmt, aber so weit bin ich nicht gekommen. Die Pointe hast aber du ja vorhin schon vorweggenommen. Der VfB verliert original 3-0 in Dortmund. Und danach sagen die Namen, die ich gerade aufgezählt habe, Reschke, Gentner, Ginczek, also eigentlich waren wir ganz zufrieden, sind dann ein bisschen überrascht worden. Alter, du spielst gegen einen Gegner, der am Boden lag. Die lagen am Boden, da ging gar nichts, null. Die ersten 45 Minuten, ich habe Dortmund so seit dieser Katastrophensaison unter, wo dann zum Schluss hier noch der, wie hieß der alte Trainer da? Habeck? Nee, der ganz alte, der mit dem Sammer zusammen eingesprungen ist. Wie hieß denn der nochmal? Latek. Udo, ja. Udo Latek, als der übernommen hat, so haben die gespielt. Wirklich, da ging gar nichts. Und vor allen Dingen, der Stöger stand auf der Bank, der hat die Mannschaft überhaupt nicht mehr angeguckt. Der hat sich da schon, wahrscheinlich schon wieder mit Köln telefoniert oder so. Der war eigentlich schon weg. So, und diese Mannschaft, da gelingt es dir nicht, ein Aussetztor zu schießen, dann wären die umgekippt, das sage ich dir. So, das ist einfach, nee, ich habe da auch keinen Bock mehr. Mir geht diese Mannschaft nur auf den Sack. Der Udo Lattek hat übrigens bei WrestleMania sein letztes Casket-Match verloren. Nee. Armin nervt es so. Ich bin so enttäuscht, weil ich war so hoffnungsvoll. Ich muss es wirklich sagen. Ich hab mich so gefreut, als man so einen Trainer wie Hannes Wolf verpflichtet hat. Für mich ist es einfach ein toller Vorstand gewesen mit Schindelmeiser, Jan Schindelmeiser, der auch Porsche sammelt und so. Das muss man ja mal dazu sagen. Der war ja dieser Stadt auch verbunden ein Stück weit. So. Ja. Und dann, weißt du, wenn man wenigstens so ein Zwischending gewählt hätte, sowas wie Favre oder so. Natürlich würde der nie nach Stuttgart kommen. Also der ist ja auch nicht völlig geistesgestört. Aber nur der VfB kommt auf die Idee, nachdem sie so einen Trainer wie Wolf entlassen, als erstes bei Thomas Tuchel nachzufragen. Also so kaputt im Hirn kannst du doch gar nicht sein. Also das gibt's doch gar nicht. Der hat sich doch kaputt gelacht eine halbe Stunde lang, als da der Reschke in seiner rheinländischen Dummheit da angerufen hat. Also wirklich wahr. Das ist ein Skandal, diese Mannschaft. Und der würde ich einen Abstiegskampf gönnen. Weil das ist das Problem. Jetzt haben alle ein Argument von diesen Korkut-Befürwortern, wie geil doch der Weg ist mit Korkut. Ich prophezeie. Sind das die sogenannten Korkutten? Das sind die Kornutten, sind das. Ich sag dir hier, der VfB Stuttgart gewinnt in dieser Saison kein Spiel mehr. Das schwöre ich dir. Die gewinnen in dieser Saison kein Spiel mehr. Als nächstes gegen Hannover. Wenn du dafür sorgst. Was? Ja, genau. Wenn ich da auf Plattsturm, sag ich dir. Gegen Hannover seht ihr den Dieter Plattsturm. Da renne ich drauf mit wehender Banane. Und hinten steht, wie gesagt, Investigativteam gegen Pressefreiheit auf meinem Rücken. So renne ich über Platz. Chris, du hast auch noch irgendwas, was du sagen wolltest, oder? It's Kane with the mask, schreit, glaube ich, dann immer. Chris schreit immer, Kane with the mask. Ich wollte euch aber auch nochmal, und wer Interesse hat, kann auch gerne schreiben, euch nochmal das Video. @elpocho81. Das Video über die Doping-Affäre nochmal reinschicken. Einfach mal anspielen und sich diese Stimme vom ZDF aus dem Jahr 2000, dann ist direkt wieder in der Zeit. Ich kann doch die Stimme gar nicht einspielen, Pocho. Nee, aber für später mal. Die technischen Möglichkeiten habe ich doch gar nicht mehr. Nein, ich habe mich doch letzten Endes durch diesen Abstieg, weißt du, ich bin dann noch nicht regeneriert. Ich bin da immer noch auf dem Stand eines Drittligisten. Ach so. Ja, natürlich. Du hast auch nicht Geldmittel zur Verfügung. Habe ich noch sagen, nicht. Hier nochmal der Hinweis. Patreon.com/Dietercast. Auch da könnt ihr mir helfen. Auch psychisch könnt ihr mir da einfach ein paar Euro, die würden mir schon gut tun für die Psyche. Lasst einfach was rüberwachsen, bitte. So. Wäre natürlich auch geil, wenn Bundesligist bei Patreon ist und einfach sagt, hier, Wir würden gern 225 Millionen zusammenkriegen für Neymar. Und dann wechselt er einfach nach Frankfurt. Das wäre so cool. Das wäre geil, ne? St. Pauli würde ich so einen Stunt zutrauen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie genügend Leute finden. Ja, das wäre schön. Das könnte man mal machen. Vielleicht kommt er auch zu uns, wer weiß es schon. Nur um das Intro zu spielen. Ganz wichtig, also ab morgen 15.30 Uhr könnt ihr abstimmen. Wer ist der Dieter der Woche? Schöner Pups. Arne Zeigler, Jupp Heynckes oder VfB Stuttgart? Ich glaube, jeder hätte es verdient. Ein Stück weit tendiere ich Richtung Jupp Heynckes. Ich muss es ganz ehrlich sagen, der VfB hätte es aus dem Grund nicht verdient, weil es halt echt ein Arschlochverein ist. So, at DieterCast ist. Und at elpocho 81. Das bitte. Ist der schönste Twitter-Account der Welt. Das wäre mir wichtig. Dass er da mal vorbeigeht. Weil das ist nämlich eine Hure. Hure. DieterCast.de ist auch cool. Ja, mehr habe ich eigentlich fast nicht zu sagen. Nee. War ja auch kaum was. Ich muss Chris noch kurz fragen. Bammelt's dir noch vorm Rückspiel gegen Sevilla? Als ich das Hinspiel gesehen habe, habe ich mir so kurz Gedanken gemacht, als ich aufgewacht bin. Und ich habe mir gedacht, das könnte noch mal ernst werden im Rückspiel. Aber dann ist mir eingefallen, ist ja in unserer Allianz Festung. Und ich glaube, da geht nichts mehr schief. Auch wenn Alaba verletzt ist, kann ich spielen. Und Vidal? Ja gut, ja sicherlich. Aber das sollte reichen. Ja, das sollte reichen. Und ich glaube, dann im Halbfinale ist dann Schluss. Liverpool, deine vier Picks. Ey, jo, das wird heute auch ein Spiel, das sage ich euch. Deine vier Picks fürs Halbfinale? Dick, Trick und Track. Und cool. Dr. Dagobert. Mehr kann man zu dieser aktuellen Fußballsachlage nicht sagen. Tschüss. Tschö. Dieter stand für, sage ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.